Jesus. Oh, bete ihn an, bete ihn an. Komm on, bleib doch auf, bete ihn an. Wir beten dich an. Wir beten dich an. Der uns erlöst hat, als der, der sein Blut vergossen hat, so dass wir jetzt mit Freimütigkeit zum Thron des Vaters kommen können. Wir beten dich an, Jesus, als den, der sich hat kreuzigen lassen, als den, der sich hat schlagen lassen, als den, der sich hat quälen lassen, damit wir geliebte Kinder des Vaters sein können, damit wir als Kinder frei hinzutreten können in das Allerheiligste des Herzens des Vaters, in das Allerheiligste seiner Liebe und seiner Herrlichkeit. Halleluja, Halleluja. In Hebräer 10, Vers 19 heißt es, da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, durch sein Opfer. So lasst uns, Vers 22, hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das Blut Jesu Christi hat dich gereinigt. Das Blut Jesu Christi hat dich geheiligt. Durch das Blut Jesu Christi kannst du freimütig stehen in der Herrlichkeit des Vaters. Du kannst freimütig stehen an dem Ort, von dem alle Energie ausgeht, die das ganze Universum geschaffen hat. Alles Licht, alle Kraft geht aus von seiner Herrlichkeit, strahlt aus von seiner Herrlichkeit. Und er lässt dich an diesem Ort stehen mit Freimütigkeit, sodass die Strahlen seiner Herrlichkeit durch dich hindurchgehen können, sodass du beginnen kannst zu strahlen in diese Welt hinaus. Halleluja, Halleluja. Er hat uns, sagt Paulus, mit auferweckt und mit sitzen lassen an himmlischen Orten. Das heißt, er hat uns hineinversetzt an diesen Ort. In Christus, an diesen Ort, das Energiezentrum des ganzen Universums, das Herrlichkeitszentrum, da, wovon alles ausgeht, dort, woher alles Licht kommt, alle Strahlen kommen, alle Herrlichkeit kommt, dort hat er uns hinversetzt, durch das Blut Jesu Christi. Du konntest es dir nicht verdienen, du kannst es dir nicht verdienen. Und ganz egal, was du vielleicht getan hast in der Vergangenheit, in dem Moment, wo du sagst, Vater, es tut mir leid, ihn um Vergebung bittest und das Blut Jesu nimmst, sagt das Wort Gottes in 1. Johannes 1, Vers 9, er vergibt dir nicht nur, sondern er reinigt dich auch von aller Ungerechtigkeit, sodass du stehen kannst mit Freimütigkeit in seiner Herrlichkeit. Halleluja. Lass uns gerade jetzt in diesem Moment ganz bewusst im Glauben das Blut Jesu in Anspruch nehmen. Also für alles, wo du irgendwo Bedeckung brauchst, Vergebung der Sünde brauchst, Bedeckung von Schwachheit, Bedeckung von Fehlern, Bedeckung von Sünde brauchst, nimm gerade jetzt das Blut Jesu in Anspruch. Im Glauben. Glaube ihm, dass er dir nicht nur vergibt, sondern dass er dich auch reinigt. Sodass der Feind in dir nichts mehr hat. Sodass du stehen kannst in der Herrlichkeit des Vaters. Ohne Schuldgefühle. Ohne Verdammnis. Ohne Minderwertigkeit. Weil sein Blut dich gereinigt hat. Halleluja. Nimm das jetzt in Anspruch. Und dann tu diesen Schritt im Glauben. Tu diesen Schritt im Glauben und stell dich ganz bewusst in seine Herrlichkeit. Halleluja. Stell dich ganz bewusst in seine Herrlichkeit und lass uns singen. In your glory, I will stand. Ja, wir stehen in seiner Herrlichkeit. Wir stehen und wir erheben dich. Halleluja, in deiner Herrlichkeit stehen wir. Und in deiner Herrlichkeit empfangen wir all die Wunder. All die Herrlichkeitsströme, all die Herrlichkeitsblitze, all die Wunderblitze, die ausgehen vom Thron Gottes. Du stehst mit Freimütigkeit, ohne Verdammnis, bedeckt durch sein Blut. Lass uns singen. Gloria, we'll stand. I will stand and lift my hands in your glory. Alles andere abfallen. Denk an nichts anderes mehr, sondern zieh dich einfach nur stehen in seiner Herrlichkeit. Nur du und er, seine Herrlichkeit und du. In your glory I will stand. I will stand and lift my hands. In your glory. Wenn du ein Wunder brauchst, streck dich aus im Glauben. 47 sah denselben Strom. Und das Wort Gottes sagt, Heilung ging aus von diesem Strom. Heilung ging aus. Heilung ging aus. Heilung geht aus heute von diesem Strom. Streck dich einfach aus in seine Gegenwart. Da ist Heilung. Heilung für deinen Körper heute Nachmittag. Heilung. Da ist Heilung. Oh, da ist Heilung. Oh, da ist Heilung. Oh, da ist Heilung. Oh, da ist Heilung. Ich sehe gerade im Geist, wie Gott einige berührt hier. Und du hast immer wieder, du leidest immer wieder unter Schweißausbrüchen. Es kann sein, vielleicht sind es Wechseljahre, vielleicht ist es auch ein anderes Problem in deinem Körper. Aber du leidest immer wieder unter Schweißausbrüchen. Es sind mehrere Personen. Streck die einfach gerade jetzt aus in seine Herrlichkeit. Die Kraft Gottes berührt dich gerade jetzt in Jesu Namen. Die Kraft Gottes berührt dich gerade jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Vater, ich befehle diesen Stoffwechsel in die Ordnung Gottes zu kommen, Herr, diese Hormonhaushalt in die Ordnung Gottes zu kommen, Herr. Vater, in dem Namen Jesus, ich befehle diesen Blutproblem, da ist jemand mit dem Blutproblem, in dem Namen Jesus, ich befehle dieses Blut jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen, in dem Namen von Jesus, Halleluja, jemand wird berührt, hier recht auf der rechten Seite von mir aus gesehen, ist jemand mit einem Herzklappenproblem, ein Herzklappenproblem, Halleluja, streck einfach mal deine Hand aus, wenn dich das betrifft, ja, streck beide Hände ganz weit aus, bist du das, okay, Halleluja, in Jesu Namen, danke Vater, dass du ihr Herz gerade jetzt berührst, Herr, dass du ihre Herzklappen gerade jetzt berührst. Oh, in Jesu Namen, empfang es durch deinen ganzen Körper durch. Herr, danke für deine kreative Kraft, Herr. Halleluja. Mach diese göttliche Operation an dir, Herr. In Jesu Namen, Herr. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, ich preise dich. Gott geht durch den Raum. Gott geht durch den Raum. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jemand ist hier in diesem Bereich und es ist so, dass du aufgrund von einer Krankheit, die du hattest, die du jetzt eigentlich von der Diagnose her oder von den sonstigen Symptomen her nicht mehr unbedingt hast, aber da ist so eine Kurzatmigkeit zurückgeblieben. Hier in diesem Bereich, wen betrifft es? Da hinten, okay, streck deine Hand ganz weit aus. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du jetzt, Herr, diesen Körper berührst, Herr, in dem Namen von Jesus, Herr. Danke, Herr. Oh, ich sehe einen Engel, wie er hinter dir steht und wirklich deine beiden Hände von hinten ergreift. Halleluja. In Jesu Namen, oh, heilende Kraft durch deinen Körper, gerade jetzt. In Jesu Namen, durch deine Bronchien, durch den gesamten Lungenbereich. Halleluja, Herr, danke, Vater. Herr, durch dein Herz in dem Namen Jesus. Jetzt, danke, Vater, dass alles, was von dieser Krankheit diesem Körper zurückgeblieben ist, jetzt verschwinde. Oh, ich verurteile jeden Rest dieser Krankheit jetzt in dem Namen Jesus. Es hat zu verschwinden in Jesu Namen. Oh, Halleluja, du hast empfangen. Oh, wir sind im Raum des Geistes. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Jemand hier ist hier in diesem Bereich und du leidest unter so, wie so, das ist wie so ein Sausen. Ich weiß nicht, ob das Drehschwindel ist oder ob das ein Kreislaufproblem immer wieder ist, aber es ist wie so ein, oder Ohrensausen, irgendwie sowas so. Das saust immer so. Wen betrifft es hier in diesem Bereich? Ihr gleich hier beide nebeneinander. Okay, Halleluja. Streckt eure Hände aus. Danke, Jesus. Danke, Vater, für deine heilende Kraft. Da hinten, hinter euch, ja, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine heilende Kraft, Herr. Oh, die jetzt, Herr, das Gleichgewichtssystem wiederherstellt, Herr. Danke, Vater, Herr, für deine heilende Kraft, Herr. Herr, die jetzt den gesamten Körper, Haushalt, Blutkreislauf, Herr, alles, was damit verbunden ist, Herr, jetzt wiederherstellt, Herr. Danke, Herr, für deine heilende Kraft, Herr, vom Scheitel bis zur Sohle, Herr. Danke, Herr, dass diese beiden Schwestern stark stehen werden, Herr, in deiner Herrlichkeit, Herr. Oh, sie werden stark und stabil stehen in deiner Herrlichkeit. Halleluja. Halleluja. Hat eine von euch schon mal was mit Flaggen zu tun gehabt? Ja, du, ich habe das bei dir gesehen. Irgendwie habe ich da die Flagge in der Hand gesehen. Und ich habe wie so gesehen, wie wenn du diese Flagge wieder mit voller Power schwingen würdest. Halleluja. Weil Gott dir einen starken Stand gibt. Und da ist ein Siegesjubel einfach im Flaggen schwingen. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, Halleluja. Wir sind im Raum des Geistes. Wir sind im Raum der Herrlichkeit. Oh, lass uns auf ihn schauen. Oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jemand ist hier in diesem Bereich hier drüben und du hast, ich kann das stark spielen, du hast wirklich Gott gebeten, dass er deine Stimmbänder wiederherstellt, damit du ihn wieder frei loben und preisen kannst. Hier in diesem Bereich. Auch du? Aber ich habe es hier. Ja, hier. Okay. Komm mal hier. Aber die andere Person kann auch mit nach vorne kommen. Aber wenn du ein bisschen auf der Seite standst, komm einfach mal kurz hierher. Also deine Stimmbänder sind beschädigt. Richtig? Und du kannst nicht richtig singen. Und auch nicht richtig sprechen. Okay, die Stimmbänder, ist da eine Operation gemacht worden oder was? Bitte? Die schließen nicht richtig, ja? Okay, komm mal hierher. Halleluja, danke, Vater. Und du bekommst auch den Überfluss davon. Halleluja, danke, Jesus. Oh. Oh, wir sind im Raum des Geistes. Schaut auf Jesus, schaut jetzt auf Jesus. Halleluja, es geht nicht um einen Menschen. Es geht um ihn. Halleluja. Von seinem Thron gehen aus Blitze, Donner. Halleluja, heilende Blitze. Und Vater, in dem Namen Jesus befehle ich jetzt diesen Stimmbändern, korrekt zu funktionieren in dem Namen Jesus, sodass sie wieder voll singen kann. Oh, voll sprechen kann, Herr. Ohne jede Behinderung in dem Namen Jesus. Jetzt sei frei und los. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Da geht es durch, da geht es durch, da geht es durch, durch deinen ganzen Körper. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater, auch hier bei den anderen, die mit nach vorne gekommen sind, in Jesu Namen. Touch. Touch. Oh, touch. In Jesus' name. Oh, oh, oh. Halleluja. Halleluja. Und jetzt lasst uns mal unsere Stimmen erheben, okay? Im Glauben, lass unsere Stimmen erheben, lass uns singen. Oh, im Geist, einfach im Geist. Einfach auf einmal Gott bleiben. Oh, erhebt eure Stimme. Oh, yes, Lord, yes, Lord. Freedom, freedom is coming. No, no, no, no. Zeuge ist eine Frau, die eine Hüft-OP eigentlich bräuchte, aber du würdest es gerne vermeiden. Gott will dich heilen gerade jetzt. Du hast dich danach ausgestreckt. Wenn dich das betrifft, komm ganz schnell nach vorne. Komm ganz schnell nach vorne. Hier irgendwo in diesem Bereich habe ich das gespürt. Aber eine Frau, und du brauchst, oder die Ärzte haben gesagt, du brauchst eigentlich eine Hüft-OP. Irgendwo in diesem mittleren Bereich. Komm einfach ganz schnell nach vorne, wenn dich das betrifft. Halleluja. Lass uns singen. Oh, shadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad zu mir nach vorne, komm zu mir nach vorne. Wo ist die Frau, die eine Hüft-OP eigentlich haben soll? Bist du das? Komm mal, komm her. Ja, kranke Hüften, genau. Halleluja. Aha, okay. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, bete den weiter an, bete den weiter an. Oh, Vater, in dem Namen Jesus nehme ich ihre DNA in die Herrlichkeit Gottes. Oh, in die Herrlichkeit Gottes. Und alles, was der Feind bereits in ihre DNA hineingebracht hat, sodass diese Hüften eine Fehlstellung entwickelt haben, sodass diese Schmerzen und diese Probleme gekommen sind, in dem Namen Jesus, es geht jetzt raus aus dieser DNA durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater, dass diese Hüften in die Ordnung Gottes kommen, Herr. Danke, dass die Schmerzen jetzt rausgehen, Herr. In Jesu Namen, Herr. Herr, danke, Vater, dass sie laufen und springen wird, wie sie nie zuvor in ihrem Leben gelaufen ist. In Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Touch the Lord. Halleluja. Halleluja. Amen, Amen, Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Du hast ihn darum gebeten, ha? Shakarara. Bist du überrascht? Shakarabasanda. Beweg mal deine Beine. Beweg mal deine Hüfte. Wow. Wow. Juhu. Wow. Danke, wow. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Das konntest du nicht tun. Aber das. Amen. Das konntest du nicht tun, was du jetzt getan hast. Schon länger nicht mehr. Wie lange denn nicht mehr? Du achtest nicht so auf deine Gesundheit, aber schon einige Jahre. Einige Jahre. Halleluja. Komm mal, lass uns mal einen Tanz machen. Come on. Mit dir mal einen Tanzkurs, ha? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pass mal auf, ich sag dir was, wenn du hier bist und du konntest vielleicht schon länger nicht mehr tanzen und springen, mach dich bereit. Bist du bereit? Halleluja. Was auch immer die Ursache ist, ist jetzt ganz egal. Knie, Hüfte, was auch immer. Fuß, was auch immer. Bänderriss, keine Ahnung, was auch immer. Streck dich einfach aus in seiner Herrlichkeit. Halleluja. Wow, so viele. Ihr konntet alle nicht mehr springen in letzter Zeit. Ja, da wird es aber Zeit. Oh, Vater, in dem Namen Jesus, aus dem Raum der Herrlichkeit, spreche ich zu diesen Gelenken. Oh, ich spreche zu diesen Knien. Oh, ich spreche zu diesen Bändern, zu diesen Sehnen. Ich spreche zu diesen Hüftgelenken. Oh, ich spreche zu diesen Beckenknochen. Ich spreche zu diesen Fußknöcheln. In dem Namen Jesus kommt in die Ordnung Gottes. Sehnen, Muskeln, Nerven, Bänder, Knochen, Wirbel, kommt in die Ordnung Gottes. Come on! Oh, let's dance! Tanz im Glauben! Oh! konntest. Auch wenn es mit deinen Armen war, macht nichts, Mann. In Jesu Namen, empfange es für deine Schulter. Schultergelenke, kommt in die Ordnung Gottes. Ellenbogen, kommt in die Ordnung Gottes. Sehnen, Nerven, Bänder, kommt in die Ordnung Gottes. Ich will dir nicht wehtun oder so. Aber wenn du spürst, dass Gott dich berührt, wenn ich bis drei zähle, dann lass uns einfach mal so hoch springen, alle zusammen, wie es geht, okay? Seid ihr bereit? Wie gesagt, wenn du spürst, Gott hat dich berührt, du konntest es vielleicht vorher nicht tun, ich zähle bis drei und dann tust du es. Wir sind in der Herrlichkeit. Jesu Namen. Eins. Zwei. Zweieinhalb. Zwei, drei Viertel. Zwei, vier Fünftel. Eine Bewegung nicht mehr richtig machen konnten, Schmerzen vielleicht dabei hatten, bist jetzt gesprungen. Du kannst etwas tun, was du vorher nicht tun konntest, in dieser Form. Streck mal deine Hand aus. Eins, zwei, drei, wo noch? Hier, vier, fünf, wo noch? Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, auf der Empore, zwölf, dreizehn, Halleluja, wo noch? Da hinten geht auch eine Hand hoch, 14, da ganz hin, 15, 16, Halleluja, lass uns mal Jesus Ehre geben, 17, danke Jesus. Oh, come on! Come, let us dance in the presence of the living. Come, let us shout for joy and glorify His name. Come, let us celebrate His victory. Let us run for you and me. Come, let us dance. Dass die Engel hier sind, Herr. Danke, Herr, für die Handwerker, Engel, Herr, die kreative Wunder wirken, Herr. Danke, Herr, für die Heilungsengel, Herr. Danke, Herr, für die Engel, die zuständig sind für die Erneuerung von Organen, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass die Schatzkammern des Himmels geöffnet sind, Herr. Die Räume mit himmlischen Ersatzteilen für unsere Körper, Herr. Danke, dass sie geöffnet sind in deiner Herrlichkeit. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh. Oh. Oh. Oh. Halleluja. Halleluja. Oh, wir verbeugen uns vor dir, Herr, Vater, Herr des ganzen Universums, Herr, der du uns diese Gnade geschenkt hast durch Jesus. Preis dich, Herr. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Und jetzt dürft ihr Platz nehmen. Bleibt einfach in dieser Gegenwart. Bleibt in diesem Raum. Seine Herrlichkeit bleibt einfach da drin. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. That's church. Amen. Amen. Halleluja. Glory. Halleluja. Wir tun hier noch ein paar Stühle aufbauen. Für die, die jetzt noch keinen Platz haben, bauen wir hier noch ein paar Stühle auf. Kein Problem. Halleluja. Danke, Jesus. Herzlich willkommen nochmal. Schön, dass ihr da seid. Oh. Ja, weißt du, das ist so wichtig an diesem Wochenende, dass du einfach alles andere vergisst. Also vergiss mal alles andere. Ich sag mal so, vergiss dich mal in der Herrlichkeit. Es ist manchmal gut, wenn man sich vergisst. Ja, es gibt Situationen oder es gibt Arten, wo es nicht so gut ist, wenn man sich vergisst. Aber es gibt Situationen, wo es gut ist, wenn man sich vergisst. In der Herrlichkeit Gottes sollte man sich vergessen. Amen. Halleluja. Also sag mal zu deinem Nachbarn, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich habe mich gerade vergessen. Halleluja. Oh, wow. Oh, wow. Halleluja, ihr Lieben. Oh. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir wissen, auch gerade in dieser Zeit als Christen, wer wir sind und wo wir zu Hause sind, wo unsere Position ist als Söhne Gottes. Ich habe es gerade in der Überleitung vorgelesen, Hebräer 10, Vers 19, da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben. Sag mal, Freimütigkeit. Also du hast Freimütigkeit, um in das Allerheiligste, um in die Herrlichkeit Gottes einzutreten. Du hast Freimütigkeit, das heißt, du kannst es dir leisten, du kannst es dir rausnehmen, mit anderen Worten. Amen. Du kannst es dir rausnehmen, in der Herrlichkeit zu stehen. Du kannst es dir rausnehmen, deine Position einzunehmen, weil ich sag dir was, auch wenn du sie nicht einnimmst, Gott hat sie dir eigentlich schon gegeben. Also ich meine, wer der, ich sag mal, morgen, keine Ahnung, du kriegst eine Erbschaft von 1 Million auf dem Gericht, sagt dir der Richter, sie haben 1 Million geerbt, treten sie das Erbe an. Ohne Schulden, ohne Pferdefüße und sonst was. Sie haben 1 Million geerbt, sie müssen auch keine Gebühren bezahlen oder so. Ja. Sei immer vorsichtig, wenn dir jemand 1 Million verspricht, aber sagt, ja, zahl erst mal 5.000, dann kriegst du 1 Million. Nee. Amen. Aber wirklich eine Erbschaft, wo wirklich jemand sagt, hey, ohne Pferdefuß, ohne Kleingedrucktes, sie haben 1 Million geerbt, treten sie das Erbe an. Ich meine, wer von uns würde sagen, nein, dreh dich nicht an. Ha? Amen. Also Gott hat uns als Erbe eine Position gegeben als Söhne Gottes. Und mit Söhnen meine ich immer die Frauen mit. Amen. Weil alle Frauen sind Söhne Gottes in Jesus. In Christus gibt es nicht Mann und Frau. Alle Männer sind die Braut Christi. Also entspannt euch. Halleluja. Alle Frauen sind Söhne Gottes. Und er hat den Söhnen eine Position gegeben. Jesus hat gesagt, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Das heißt, er hat dir eine Position gegeben. Und Sacharja 4, Vers 7, wir werden, an diesem Wochenende werden wir noch ein bisschen mehr in Sacharja 3, Vers 7. Sacharja 3 ist eine gewaltige Vision. Das ist eine Vorschau, die Sacharja da sieht, wirklich auf uns, auf den neuen Bund, auf Jesus und auf die Erlösten. Und er sagte am Ende, wie gesagt, ich werde auf den kompletten Teil noch ein bisschen eingehen später. Aber jetzt hier ist mal wichtig, Sacharja 4, Vers 7, da heißt es, du sollst, und er spricht zu dem, der gereinigt ist, spricht zu dem, der aus dem Feuer der Verdammnis herausgerissen ist, also mit anderen Worten prophetisch von dem, der durch das Blut Jesu gereinigt ist. Und er sagt, hey, du sollst sowohl mein Haus richten, als auch meine Vorhöfe beaufsichtigen und ich werde dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Mit anderen Worten, ich werde dir Zutritt geben unter diesen, die vor dem Thron Gottes stehen. Unter diesen, die vor oder in der Herrlichkeit Gottes stehen. Ich werde dir Zutritt geben. Er hat dir Zutritt gegeben im neuen Bund. Amen. Auch dir an der Empore, in der allerletzten Reihe. Er hat dir Zutritt gegeben. Amen. Er hat dir Zutritt gegeben in das Allerheiligste. Er hat... Ja, Amen, Halleluja. Die ganz hinten auf der Empore fangen an zu klatschen. Halleluja, Amen, Amen. Ich liebe euch, Halleluja. Auch wenn ich euch kaum sehen kann, aber ihr seht mich immer mal, wenn ich so mache. Halleluja, Glory. Let us dance, dance, dance in the bread. Ja, Halleluja. Das ist jetzt ein Ohrwurm, den hast du drin. Ich sag's dir, ich kann es dir versprechen, auch nach diesem Wochenende, den wirst du nicht mehr rauskriegen. Halleluja. Okay. Er hat dir eine Position gegeben. Dein Erbe ist die Position direkt im Allerheiligsten, direkt in der Herrlichkeit Gottes, direkt in diesem Raum, in dem alles das Licht Gottes durchdringt. Amen. Wo alles durchdrungen ist von dieser Energie Gottes. Der Raum der Herrlichkeit. Sag mal, der Raum der Herrlichkeit. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist im Raum der Herrlichkeit. Weißt du, das macht den entscheidenden Unterschied dieser Welt. Katie hat heute Morgen darüber gesprochen, dass Licht von uns ausgeht. Warum geht Licht von uns aus? Weil Licht in uns drin ist, das hat sie schon gesagt. Warum ist Licht in uns drin? Weil die Herrlichkeit Gottes in uns ist und weil die Herrlichkeit Gottes auf uns ist und weil die Herrlichkeit Gottes ständig um uns herum ist als Söhne Gottes, die ihre Position einnehmen. Amen. Herzlich willkommen in der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Kleiner Tipp, geh gar nicht mehr raus. Bleib. Ja, Jesus hat immer wieder gesagt, bleibt in mir. Bleib in seiner Herrlichkeit. Bleib in seiner Gegenwart. Weil in seiner Gegenwart hast du grenzenlose Möglichkeiten. Darüber möchte ich heute sprechen. Weil es gibt, merkt ihr das, es gibt keine Begrenzungen in der Herrlichkeit Gottes. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, es gibt keine Begrenzungen in der Herrlichkeit Gottes. Im Raum der Herrlichkeit, da wo du zu Hause bist, gibt es keine Begrenzung. Keine Begrenzung. Weißt du, wie von euch wären einverstanden zu sagen, ja, hier in dieser Welt gibt es alle möglichen Arten von Begrenzungen. Amen. Wir sind zum Beispiel begrenzt. Das Erste, wodurch wir begrenzt sind hier in dieser Welt, ist, wir sind begrenzt durch den Raum. Ja, du kannst nicht in einer Sekunde hier sein, jetzt rein menschlich gesprochen, rein natürlich gesprochen. Du kannst nicht in einer Sekunde hier sein und in der nächsten Sekunde 1000 Kilometer entfernt. Das kannst du nicht. Aber du hast heute Morgen gehört, das Licht reist, und ich übersetze das jetzt in Kilometer, damit du das auch noch weißt, das Licht reist mit 300.000 Kilometern pro Sekunde. 186.000 Meilen, ja, ist das Gleiche. 300.000 Kilometer pro Sekunde reißt das Licht. Das heißt, mit Lichtgeschwindigkeit sieht schon ein bisschen anders aus. Amen. Da kommst du in einer Sekunde ziemlich weit. 300.000 Kilometer ist ziemlich weit. Amen. Der Mond ist etwa 380.000 Kilometer von der Erde entfernt. Das heißt, du bist in einer Sekunde schon fast am Mond. Also, Wenn du jemand im Raum der Herrlichkeit auf den Mond schießen willst, dann geht's ganz schnell. Kleiner Scherz. Ganz schnell, Halleluja. 1,5 Sekunden, dann ist er schon da, weißt du, Herrn. In der Herrlichkeit Gottes gibt es keine Begrenzung durch die Dimension des Raumes. Das heißt, in der Herrlichkeit Gottes ist es kein Problem, in einer Sekunde hier zu sein und in der anderen da. Du kannst es in der Bibel sehen, Philippus zum Beispiel. Ja, das ist der Chef von Philippus Airlines, kennst du den? Ja. Halleluja. Die machen nie bankrott, Halleluja, weil da, mit denen will jeder reisen. Philippus Airlines, also Philippus, Diakon Philippus, der den Kämmerer aus Äthiopien getauft hat. Und im nächsten Moment wurde er versetzt in eine andere Stadt in Israel. In weniger als einer Sekunde war er in einem anderen Ort, versetzt von einem Ort an den anderen. Warum? Weil es in der Herrlichkeit keine Begrenzung durch den Raum gibt. Und für dich in der Moderne, ein kleines Geheimnis, du kannst auch versetzt werden mit deinem Auto. Amen. Wir haben viele Zeugnisse. Wir haben viele Zeugnisse. Immer wieder, jetzt erst wieder vor kurzem sagt jemand, wow, für die Strecke, für die ich normalerweise eine halbe Stunde brauche und es nicht anders geht, ich war in 10 Minuten da. Da muss irgendwo was stattgefunden haben. Zwischendurch. Andere Frau hat uns erzählt, sie fuhr hier zur Konferenz von Hamburg hier runter. Stau vor ihr, nichts ging mehr, sie fuhr raus in der Ausfahrt, geht zur Tankstelle, fährt wieder zurück, denkt sich, sag mal, bin ich in die falsche Auffahrt gefahren oder was ist passiert, es sieht alles so anders aus, gar kein Stau mehr, was ist los, denkt sie, oh, ich glaube, ich muss wieder runterfahren, ich bin irgendwie in die falsche Richtung abgebogen, will sie runterfahren bei der nächsten Ausfahrt, dann sieht sie, dass sie in Wirklichkeit 2 Ausfahrten weiter südlich gestartet hat. Das heißt, sie ist auf die Autobahn gefahren, aber war schon 2 Ausfahrten weiter. Leg mal deine Hand auf deinen Kopf und sag, das begreifst du nicht. Amen. Halleluja. Aber es gibt keine Begrenzung im Raum der Herrlichkeit. Amen. Sag nochmal, es gibt keine Begrenzung im Raum der Herrlichkeit. Im Raum der Herrlichkeit kannst du, und das habe ich gesehen, dass Gott das an diesem Wochenende wirklich bei einigen tun möchte. Wie viele von euch haben vielleicht vor kurzem oder vielleicht auch schon ein bisschen her, du hast einen Gegenstand, der dir wirklich am Herzen liegt. Das könnte dein Handy sein zum Beispiel. Oder, ich weiß nicht, was es noch Kostbares gibt in deinem Leben, aber auf jeden Fall irgendwas, was dir wichtig ist. Du hast es irgendwo verloren, du hast es vergessen oder es wurde dir geklaut oder... Ich spreche jetzt nicht nur vom Handy, sonst kann auch was anderes sein. Irgendwelche Dinge, die einfach, ja, wo du weißt, die kann ich eigentlich natürlich gesprochen nicht mehr wiederkriegen. Wie viele von euch haben solche Gegenstände? Aktuell, ja, also ich meine, man kann ja sagen, vor 50 Jahren, gut, dann müssen wir natürlich auch in der Zeit ein bisschen zurückgehen, ja, aber da kommen wir noch dazu. Ja, jetzt momentan mal einfach für, verstehst du, im Raum des Geistes gibt es keine Begrenzung. Gegenstände können in einem Moment hier sein und im nächsten Moment dort. Wir haben x Zeugnisse, seit Jahren folgen uns diese Zeugnisse. Ich weiß noch, das erste stärkere Zeugnis, das ich hatte in diese Richtung war, da habe ich auf einer Konferenz gesprochen und da war eine Frau, die hat ihr iPad in der Garderobe gehabt und als sie vom Sprechen wiederkam, war es weg. Das iPad war weg, also vermutlich geklaut oder wie auch immer, auf jeden Fall war es weg. Sie hat überall gesucht, sie hat das iPad nicht mehr gefunden. Und damals hatte ich gerade frisch diese Offenbarung, dass es in der Herrlichkeit Gottes keine Begrenzung gibt. Also habe ich gesagt, hey, ich spreche da rein und ich befehle diesem iPad, dass es sich irgendwo materialisiert, rematerialisiert, wo du es findest. Konferenz ging zu Ende. Am Montag, sie war Lehrerin von Beruf, am Montag fährt sie zu ihrem Arbeitsplatz. Sie war so eine spezielle Lehrerin, die hatte so ein spezielles eigenes Büro, die war so für einen bestimmten Bereich zuständig, hatte ihr eigenes Büro, niemand hatte den Schlüssel zu ihrem Büro. Sie schließt das Büro auf und dort auf ihrem Schreibtisch liegt das iPad, das sie in der Garderobe das einfach weggekommen ist, liegt da und sie schaut drauf und aufgeschlagen immer noch die Bibelstelle, aus der sie als letztes gepredigt hatte. Verstehst du? Amen. Hau dir mal kurz auf deinen Kopf und sag, das verstehst du nicht. Aber ich sag dir, es gibt keine Begrenzung im Raum der Herrlichkeit. Handys, die verloren gegangen sind, sind wieder aufgetaucht. Einmal eine Frau, die war bei so einer Konferenz über Livestream dabei und ihr wurden drei Silberbarren aus dem Tresor geklaut, als die Handwerker da waren. Sie hatte vergessen, es abzuschließen und dann war nachher der Tresor leer. Sie konnte aber niemand was nachweisen. Und dann hat sie diese Botschaft gehört und irgendwie hat es Klick gemacht in ihrem Geist und sie hat einfach gesagt, so und in Jesu Namen, ich befehle diesen Silberbarren, wie auch immer, dass sie wiederkommen. Und ich glaube, zwei Tage später oder so hat Gott zu ihr gesagt, schließ nochmal den Tresor auf, guck nochmal rein. Sie schließt den Tresor auf, da waren sämtliche Silberbarren wieder da. Halleluja. Einen hat sie uns geschenkt. Preist den Herrn. Danke, Jesus, für diese Art von Wundern. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Es gibt keine Begrenzung im Raum der Herrlichkeit. Sag mal, es gibt keine Begrenzung im Raum der Herrlichkeit. Weißt du, es gibt auch keine Grenze im Raum der Herrlichkeit. Das heißt mit anderen Worten, es gibt keine Grenze zwischen Himmel und Erde. Amen. Es gibt keine Grenze zwischen dem, was droben ist und zwischen dem, was unten ist. Ich weiß noch, als wir hier in Filderstadt das Zentrum hier gebaut haben, 2019, war eins der größten Gerüchte, das über uns in Filderstadt verbreitet wurde. Oder ich sage mal so, das war eigentlich kein Gerücht, sondern es war eigentlich die Wahrheit. Aber es war der größte Aufreger. Ich sage mal so, der größte Aufreger war, oh, in dieser Gemeinde, da sagen sie, dass Goldstaub plötzlich irgendwo auftaucht, auf dem Boden oder sonst wo. Sie haben noch andere Sachen erzählt, die nicht gestimmt haben, aber das mit dem Goldstaub hat gestimmt, definitiv. Amen, es stimmt immer noch, Halleluja. Aber, weißt du, und ich dachte damals so, hey, wie kann man sich wegen so ein bisschen Goldstaub so aufregen? Also gerade gläubige Leute teilweise, ja. Ja, was will ich mit so einem Goldstaub und überhaupt, was soll das? Verstehst du? Ja, was soll das? Die Sache ist ganz einfach. Im Raum der Herrlichkeit gibt es keine Grenze mehr zwischen Himmel und Erde. Und weißt du was? Dem Himmel sind die Straßen aus Gold. Und manchmal gibt es ein bisschen, weißt du, manchmal gibt es ein bisschen Abrieb auf den Straßen von Gold und dann haben sie im Himmel so eine Kehrmaschine, die fährt durch und dann wird einfach der Staub zur Seite gekehrt und dann fällt er halt hier runter auf die Erde. Amen. Verstehst du? Oder wenn Leute erleben, dass sie plötzlich Öl in den Händen haben oder dass sie Regentropfen auf ihrer Haut haben. Ja, meine Güte, übernatürliche Regentropfen. Ich meine, im Himmel, da ist das alles Vollwasser. Also was regt man sich so auf wegen ein paar Tropfen, die hier unten durchkommen? Also im Himmel ist alles voll Öl. Was regen sich Leute auf, wenn Leuten ein bisschen Öl aus den Händen kommt, übernatürlich? Es ist einfach, der Himmel kommt auf die Erde. In der Herrlichkeit gibt es keine Begrenzung. Amen. Das müssen wir verstehen. Verstehst du, wir müssen den Bereich verstehen, in dem wir zu Hause sind. Weil wenn du das verstehst, wenn du da ein Bewusstsein hast, also dann wirst du mit einem ganz anderen Bewusstsein aktiv werden. Weil jetzt sage ich dir was, die Katie hat es heute Morgen schon ein bisschen angedeutet oder auch schon ein bisschen gesagt. Also wie agierst du als Sohn Gottes in der Herrlichkeit? Weil du sagst ja jetzt vielleicht, naja gut, ist schön, wenn sich Goldstaub manifestiert, kann ich auch nicht machen oder soll ich jetzt Goldstaub hervorsprechen oder was? Nee, musst du gar nicht, der kommt von selber, kein Problem. Aber verstehst du, Gott hat dir trotzdem, er hat dir ein Portal gegeben, das man Mund nennt, hat die Katie gesagt. Amen. Und aus deinem Mund kommt, also je nachdem, was da drin ist, natürlich kommt es raus. Ja, Jesus hat gesagt, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Wenn da drin Licht ist, sprich Herrlichkeit. Und wenn, verstehst du, der Punkt ist der, bei jedem Christen ist da im Geist nichts anderes als Herrlichkeit. Amen. Nur manchmal wird es ein bisschen überlagert von der Seele und dann sind halt noch so ein paar andere Sachen da. Aber die lässt du am besten nicht da oben raus. Ja, weil du hast ein Portal. Das heißt, du kannst Dinge in Existenz sprechen. Wenn du Negatives sprichst, dann kommt Negatives in Existenz, weil Gott hat dir den Mund gegeben, um Dinge kreativ zu sprechen. Wie hat Gott die Welt geschaffen? Und Gott? Das ist aber jetzt sehr leise. Das müssen wir nochmal probieren. Also so wenig kennt ihr die Bibel nicht, oder? Und Gott sprach. Ja, Amen. Das heißt, er sprach und er hat dich nach seinem Ebenbild geschaffen und er hat dir einen Mund gegeben und Gott sprach. Wie sprach er? Er sprach in und aus seiner Herrlichkeit. Der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Die Wolke der Herrlichkeit war da. Gott ist durchdrungen von Herrlichkeit. Und er sprach aus der Herrlichkeit. Und was geschah? Es wurde, was er sprach. Amen. Was passiert, wenn du in der Herrlichkeit sprichst? Es wird. Sagt sein Nachbarn, es wird. Amen. Das, was du sprichst in der Herrlichkeit Gottes, wird. Wenn du dir also dessen bewusst wirst, dass du ein Sohn der Herrlichkeit bist, das heißt mit anderen Worten, dass du permanent in der Herrlichkeit Gottes lebst, weißt du, dass es dein Lebensraum ist. Ich sage es immer so, das habe ich glaube ich in meinem ersten Buch geschrieben, ich sage es immer so, weißt du, jedes Lebewesen hat einen Lebensraum von Gott bekommen. Weißt du das? Jedes Lebewesen hat einen Lebensraum bekommen. Die Fische im Wasser. Nimm einen Fisch aus dem Wasser, was passiert dann? Lebt nicht lang. Die Vögel, der Himmel, müssen fliegen. Amen. Die Luft ist der Lebensraum. Ja, die Säugetiere, diese Erde, keine Ahnung, Höhlen, was auch immer. Der Lebensraum ist diese Erde. Und jetzt zeige ich dir was, für welchen Lebensraum hat Gott den Menschen ursprünglich geschaffen, frage er dich, kleine Preisfrage. Wer die richtige Antwort weiß, weiß ich noch nicht, was wir mit dem machen. Halleluja. Für welchen Lebensraum hat Gott Adam und Eva geschaffen, ganz am Anfang? Für welchen Lebensraum? Was hat er eingeatmet den ganzen Tag? Ich sag's dir, die Herrlichkeit Gottes. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Mit anderen Worten, er schuf ihn als Geistwesen. Und Geist braucht einen anderen Lebensraum als einfach nur ein Körper oder eine Seele oder eine Pflanze oder was auch immer. Geist braucht einen anderen Lebensraum. Und dieser Lebensraum ist die Herrlichkeit Gottes. Amen. Ich sag dir was, du bist wie der Fisch in Bezug auf die Herrlichkeit. Wenn du in der Herrlichkeit bist, dann mach mal, bist in der Herrlichkeit. Da atmest du auf. Das ist der Lebensraum, für den Gott dich ursprünglich geschaffen hat. Wenn du außerhalb der Herrlichkeit bist, wenn du versuchst, außerhalb der Herrlichkeit zu leben, was passiert dann? Amen. So ist es vielen von euch gegangen, mir inklusive, bevor wir wirklich zu Jesus richtig gekommen sind, bevor wir uns wirklich entschieden haben, mit Gott konsequent zu gehen, bevor wir entschieden haben, wirklich diesen Lebensraum zu unserem Lebensraum zu machen. Und wenn du dich noch nicht entschieden hast, du bist vielleicht hier zum ersten Mal in diesem Wochenende und du hast dich noch nicht wirklich entschieden, diesen Lebensraum der Herrlichkeit Gottes zu deinem Lebensraum zu machen, zu erklären und darin zu leben und das heißt, ihn auch mehr und mehr zu entdecken, Amen. Also das ist das Tolle an Kindern, kleine Kinder, die wollen immer entdecken. Die rennen rum, die gucken, sagen, oh, was ist hinter der Tür? Die sind unendlich neugierig, ja? Wenn du ihnen sagst, nein, nicht an die Herdplatte langen, das ist heiß. Dann sagen sie, ja, aber ich will gern wissen, wie heiß ist. Verstehst du? Sie sind neugierig, die wollen alles entdecken in ihrem Lebensraum. Und genau so sollten wir als Kinder Gottes sein. Wir sollten sein wie die Kinder und alles entdecken wollen, was Gott uns in diesem Lebensraum gegeben hat. Sag mal, mein Lebensraum ist der Lebensraum der Herrlichkeit. Halleluja. Ist der Lebensraum ohne Begrenzungen. Oh. Keine Begrenzung durch den Raum. Amen. Keine Begrenzung durch den Raum. Und jetzt zeige ich dir noch was. Keine Begrenzung durch die Zeit. Hier an dieser Erde sind wir begrenzt durch die Zeit. Wie viele von euch wissen, dass im Natürlichen gesehen du etwas, was du vielleicht vor 20 Jahren falsch gemacht hast oder was dir vor 20 Jahren passiert ist, das kannst du nicht ungeschehen machen in dieser natürlichen Welt. Kannst du nicht. Du kannst um Vergebung bitten, du kannst Vergebung empfangen, du kannst Freiheit von Schuldgefühlen empfangen, aber du kannst es im Natürlichen nicht ungeschehen machen. Nicht so in der Herrlichkeit Gottes. Weil in der Herrlichkeit Gottes gibt es keine Begrenzung durch die Dimension der Zeit. Die Zeit ist eine geschaffene Dimension Gottes. Gott hat keine Zeit. Er braucht keine Zeit. Er ist nicht in der Zeit. Er ist in der Ewigkeit. Und in der Ewigkeit gibt es keine Begrenzung durch die Zeit. Die Ewigkeit ist grenzenlos, was die Zeit angeht. Schau, wir hatten es heute Morgen schon davon, dass wir, wenn wir Licht sind, dass wir reisen können mit Lichtgeschwindigkeit. Aber ich sag dir was, in der Herrlichkeit Gottes kannst du sogar schneller reisen als das Licht. Weil auch die Lichtgeschwindigkeit ist keine Begrenzung für dich. Ich meine, Einstein hat zwar gesagt, nichts kann schneller fliegen als das Licht, aber das ist im Natürlichen. Einstein war kein Mann des Geistes, kein Mann der Herrlichkeit, das hat er ausgerechnet, was weiß ich, E gleich mc Quadrat oder was, keine Ahnung. Ja, also das ist eine andere Rechnung, aber egal. Meine Kenntnisse sind etwas rudimentär. Also, Jedenfalls hat er gesagt, nichts kann schneller fliegen als das Licht. Aber ich sage dir, nein. In der Herrlichkeit Gottes kannst du viel schneller fliegen als das Licht. Und jetzt sage ich dir noch was. Und das hat auch Einstein gesagt. Und es ist so. Was passiert, wenn etwas schneller fliegt als das Licht? Wer weiß es? Sind wir in der Schule. Halleluja. Wenn etwas schneller fliegt als das Licht, nimmst du ein Raumschiff, nehmen wir ein Beispiel als ein Raumschiff, ja, und es fliegt schneller als ein Licht, wirklich deutlich schneller als das Licht, dann kommt es zurück und dann landet es, wenn es entsprechend schnell fliegt, in der Vergangenheit. Mhm. Amen. Du gehst zurück in der Zeit. Also, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Halleluja. In der Herrlichkeit kannst du dich schneller bewegen als das Licht. Das heißt, du kannst zum Beispiel in der Zeit rückwärts marschieren. Amen. Du kannst Dinge, du kannst Zustände, die hergestellt wurden an einem bestimmten Punkt der Zeit, Dinge, die passiert sind an einem bestimmten Punkt der Zeit, sei es ein Unfall, sei es irgendwas, weißt du, vielleicht bist du heute Morgen hier und du kommst kaum weg in Gedanken von deinem Computer, weil du sagst, oh, mein Computer ist abgestürzt gestern noch, bevor ich losgefahren bin, ich weiß nicht, was aus dem wird, keine Ahnung, der macht gar nichts mehr, der sagt nichts mehr, der ist schwarz, der ist dunkel, was auch immer. Ich sag dir, im Raum der Herrlichkeit kannst du in der Zeit an diesen Punkt gehen und du kannst zwei Dinge tun. Du kannst an diesem Punkt in der Vergangenheit, du kannst sagen, so, ich lösche jetzt auf dem Zeitstrahl dieses Ereignis, das da stattgefunden hat. Amen. Oder du kannst sagen, oder du kannst auch beides sagen, ich mache meistens beides. Das eine ist, du sagst, ich lösche diesen Zustand und gleichzeitig kannst du sagen, ich stelle jetzt den Zustand wieder her, wie er wäre, wenn das nie passiert wäre. Also Beispiel Computer, in Jesu Namen stelle ich den Zustand des Computers her, bevor er abgestürzt ist. Sagst du, ja, okay, aber was ist mit den ganzen Daten? Die sind alle verloren gegangen. Ich habe gesagt, wir stellen den Zustand wieder her, bevor er abgestürzt ist. Amen, da waren die Daten noch da, oder? Amen? Genau das Gleiche, das ist in Bezug auf Gegenstände. Das ist in Bezug, ja, Reparatur. Ja. Du stellst den Zustand wieder her. Was weiß ich, dein Auto, du hast einen falschen Gang eingelegt, keine Ahnung, das Getriebe ist dir um die Ohren geflogen. Auf der Autobahn bei 190, Halleluja. Weißt du, Herrn, danke Jesus für das Wunder, dass du hier bist. Okay. Verstehst du, du kannst im Raum des Geistes, in der Herrlichkeit, zurückgehen an diesen Punkt. Du kannst sagen, ich stelle den Zustand wieder her, so wie er war, bevor das passiert ist, was auch immer da passiert ist. Vielleicht ist es ein Unfall, durch den etwas in deinem Körper in Unordnung gekommen ist. Etwas sich verschoben hat. Keine Ahnung, vielleicht ist es eine Operation, die gemacht wurde, aber sie ging schief und seitdem du diese Operation hattest, ist ein Problem in deinem Körper. Ich sage dir, im Raum der Herrlichkeit haben wir grenzenlose Möglichkeiten. Wir können dich zurücknehmen, wir können deinen Körper zurücknehmen in der Zeit und wir können löschen, was passiert ist und wir können sagen, wir stellen den Zustand wieder her, wie er ursprünglich war. Zeitrücknahme. Amen. Sagst du, wo ist das jetzt in der Bibel? Es gibt mehrere Beispiele. Beispiel Hiskia, 2. Könige 20. Hiskia war krank. Der Prophet sagte, er muss sterben. Ja. Hiskia tat Buße. Der Prophet sagte, du musst doch nicht sterben. Schon mal gut, ja. Aber dann sagt der Prophet noch was. Dann sagt er nämlich, es werden deinem Leben 15 Jahre hinzugetan. Hinzugetan. Und dann sagt der Prophet, was soll das Zeichen dafür sein, dass du geheilt wirst? Und Hiskia sagt, das Zeichen soll sein, dass der Schatten der Sonnenuhr um so und so viele Stunden zurückgeht. Das heißt mit anderen Worten, dass die Zeit rückwärts läuft. Wir von euch wissen, dass jeder von uns eine Lebensuhr hat. Die Mediziner nennen es die biologische Uhr. Ja, wir können unterschiedlich alt sein, biologisch gesehen. Also du kannst im Sichtbaren 40 sein, aber biologisch bist du schon 70. Oder... Das nur als kleine Ermutigung, aber es kann natürlich auch umgekehrt sein. Ja. Du kannst 80 sein, aber biologisch gesehen bist du nur 50. Ja. Also es sind jetzt extreme Beispiele. Meistens geht es nicht um so viele Jahre Unterschied, aber so ein bisschen. Ja. Also du hast eine biologische Uhr. Ja. So, wenn Hiskia bestimmt war zu sterben und jetzt bekommt er 15 Lebensjahre dazu, dann bedeutet es ja nichts anderes, als dass seine biologische Uhr um 15 Jahre zurückgestellt wird, oder? Stimmt ihr mir zu? Deswegen das Zeichen der Sonnenuhr. Der Schatten ging zurück, weil Hiskia in der Zeit, sein Körper wurde in der Zeit zurückgenommen und in den Zustand, die biologische Uhr wurde zurückgestellt. Die Engel haben geschraubt. Halleluja, heute geht alles digital, aber im Himmel benutzen sie noch Schrauben. Okay, die biologische Uhr wurde zurückgestellt um 15 Jahre. Und was ist passiert? Hiskia hat noch 15 Jahre zu leben gehabt. Amen. Wie wäre das? Halleluja, brauchst du keine teure Sauerstofftherapie oder in irgendwelche Kälteautomaten reinsitzen oder sonst irgendwas, um deine biologische Uhr zurückzuschrauben. So. Sondern in der Herrlichkeit Gottes gibt es keine Grenze. Sag nochmal, in der Herrlichkeit Gottes gibt es keine Begrenzung. Halleluja, Halleluja. Beispiel, vor einigen Jahren hatte ich eine Frau, die hatte eine Virusinfektion gehabt vor 57 Jahren. Die war schon ein bisschen älter. Das hatte sie als, glaube ich, als 12- oder 13-Jährige, hatte sie diese Virusinfektion gehabt. Und aufgrund dieser Virusinfektion, also bevor sie ihren Wachstumsschub gehabt hat, aufgrund dieser Virusinfektion wurde etwas in ihrem Körper zerstört, sodass sie dann, als sie dann gewachsen ist in der Pubertät, dass ihre Wirbelsäule krumm gewachsen ist, ihre Halswirbelsäule ist krumm gewachsen. Und sie hatte somit seit über 50 Jahren Probleme mit der Wirbelsäule. Natürlich, als sie jung war, nicht so viel, aber dann später immer mehr. Und was ich gemacht habe, als sie zu mir kam, um zu beten, ich hatte gerade diese Offenbarung, die ich euch jetzt erkläre, auch erklärt. Und dann habe ich gesagt, so, ich nehme jetzt deine Halswirbelsäule im Raum des Geistes, in der Herrlichkeit, zurück um 57 Jahre. Und ich sage jetzt, ich setze den Zustand frei, der in deiner Wirbelsäule wäre, wenn du nie diese Virusinfektion gehabt hättest. Wir streichen einfach, verstehst du, wir streichen im Raum der Zeit. Ich will dir das erklären, was für unseren deutschen Verstand, wir müssen es genau verstehen, ne? Zeitstrahl, ja. Okay, und da ist der Punkt. Und da ist die Virusinfektion eingraviert und aufgrund der Virusinfektion Folge. So, jetzt streichen wir die Virusinfektion und wir setzen den Zustand frei, wie wenn er wäre, wie wenn sie nie eine Virusinfektion gehabt hätte. Rat mal, was sie mir ein paar Tage später per E-Mail geschrieben hat. Er hat gesagt, meine Wirbelsäule ist komplett gerade. Amen. Halleluja. Amen. Anderes Beispiel. Ein Mann, der in der russischen Armee war, nicht in der Ukraine, das ist schon länger her, vor 40 Jahren in der russischen Armee war, also nicht im Krieg, sondern Training, ja, und es war aber auch ziemlich hart und da haben sie ihm irgendwie, durch welche Gründe auch immer, haben sie ihm die Sehnen hier durchtrennt von dem Handgelenk und deswegen konnte er sein Handgelenk nicht mehr richtig bewegen und hatte keine Kraft in den Fingern, weil da was durchschnitten war. 40 Jahre war das her. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, so, in Jesu Namen, wir nehmen dieses Handgelenk jetzt zurück in der Zeit und wir löschen dieses Ereignis, das dieses Handgelenk erlebt hat vor 40 Jahren und wir setzen den Zustand frei, den dieses Handgelenk hätte, wenn es dieses Ereignis nie gegeben hätte. Wir lieben, es war eine Sekunde, es war öffentlich, alle konnten zuschauen, es war in einem Wundergottesdienst, du kannst es sogar noch im Internet sehen, da ist es drauf, auf einer unserer auf unserem YouTube-Kanal. Halleluja, in einer Sekunde war sein Handgelenk völlig frei, konnte sich bewegen, volle Kraft, preist den Herrn. War wie, wenn es nie gewesen wäre. Halleluja. Grenzenlos. Halleluja. Du kannst genauso, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, kommt vielleicht nur dieses Wochenende Beschleunigung, Zukunft ins Jetzt. Ist natürlich genauso möglich, da kommen wir noch dazu. Halleluja, aber ich will euch jetzt nicht überfordern, weil sonst wird es zu viel, sonst denkst du zu viel rum, oh, Vergangenheit, Zukunft, ich weiß auch nicht mehr, wo bin ich überhaupt? Bin ich überhaupt noch im Jetzt? Bin ich überhaupt noch da? Wo bin ich eigentlich? Okay. Aber ich sage dir noch ein drittes. Ich habe gesagt, in der Herrlichkeit sind die Begrenzungen des Raumes aufgehoben. In der Herrlichkeit sind die Begrenzungen der Zeit aufgehoben. Und in der Herrlichkeit drittens sind die Begrenzungen der Materie aufgehoben. Amen. Das heißt, das, was nach den Gesetzen der Physik oder der Medizin, einfach der natürlichen Gesetze, der Biologie, was auch immer, nicht möglich ist in dieser Welt, in diesem Raum, ist in der Herrlichkeit Gottes ohne jedes Problem und ohne jede Anstrengung möglich. Grenzenlose Möglichkeiten in der Herrlichkeit. Das heißt, zum Beispiel Dinge, die es gar nicht gab vorher, können sich hier materialisieren. Ich meine, es ist gut, wenn du eine Sache von einem Ort an den anderen versetzt, ja, weil du es da verloren hast, ist es jetzt wieder bei dir, das ist auch schon gut. Ja. Jetzt neulich hatte ich ein Zeugnis bekommen von einer Frau, die hatte ihren Ausweis an der Bushaltestelle verloren. Und dann haben sie im Glory House gebetet und am Tag drauf oder zwei Tage drauf war der Ausweis, ich weiß gar nicht mal, wo war er, irgendwo in der Wohnung, plötzlich war er in der Kommode oder was, war der Ausweis da. Ja, oder jemand anders hatte wichtige Unterlagen einer Person gegeben, die aber nicht mehr auf dem Amt gearbeitet hat. Und diese Unterlagen waren aber sehr wichtig für sie. Und sie kam nicht mehr an diese Unterlagen ran. Also haben sie gebetet und plötzlich sind die Unterlagen wieder aufgetaucht. Verstehst du? Das ist gut, wenn du Sachen von einem Ort an den anderen transferierst. Aber was auch möglich ist in der Herrlichkeit Gottes ist, Dinge, die gar nicht da waren, kommen in Existenz. Amen. Römer 4, Vers 17. Gott spricht was? Das, was nicht ist, ins Dasein. Das, was vorher also gar nicht da war, kommt in Existenz. Grenzenlos. Halleluja. Beispiel, Bibel, damit du es auch immer von der Bibel hast. Beispiel, Gold im Maul des Fisches. Also ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass der Fisch im See Genezareth da rumgeschwommen ist mit dem Goldstück im Maul die ganze Zeit. Das glaube ich einfach nicht, sondern ich glaube, Jesus hat gesprochen und er hat so gesprochen, dass Petrus genau in dem Moment, wo er ans Ufer kam, dass da überhaupt ein Fisch kam und in dem Moment, wo er ihm reingeschaut hat, war ein Goldstück da. Er hätte ihm genauso gut sagen können, hey, mach die Tür von dem Schrank da auf und dann wäre da das Goldstück gewesen. Da ist einfach ein Goldstück da gewesen, einfach aufgetaucht. Jesus hat die 5 Brote und 2 Fische genommen und hat angefangen auszuteilen und plötzlich waren 5000 Leute davon satt. Was ist passiert? Dinge haben sich materialisiert. Dinge haben sich vermehrt. Amen. Was damals Brot und Fische waren, ist heute Öl und Benzin und was auch immer, Geldscheine oder sonst was. Ja, wir haben viele Wunder in diese Richtung. Halleluja. Eine Frau, die 9 Monate lang mit einem Benzintank gefahren ist. Und sie hat das Auto nicht in der Garage stehen gehabt. Sie ist jede Woche in die Gemeinde gekommen, mindestens einmal oder zweimal und war nicht um die Ecke. 9 Monate lang Benzintank voll. Amen, was ist das? Vermehrung. Amen. Dinge entstehen. Öltank, der nicht leer wird. Ja. Andere Substanzen, was auch immer. Geldscheine. Einer hat Geld eingezahlt, auch von uns, von Glory Life, auf der Bank Geld eingezahlt. Plötzlich war, während er gezählt hat, wurde es immer mehr. Ja. Am Ende waren es 1600 Euro mehr, als er zu Hause gehabt hatte. Ist nicht schlecht. Wie viele von euch sagen, nein, danke? Halleluja. Amen. Weißt du, da ist der Schlüssel für das, was wir gerne kreative Wunder nennen. Weil es gibt keine Begrenzungen in der Herrlichkeit Gottes in Bezug auf die Materie. Es gibt keine Begrenzungen für das, was Gott auch in deinem Körper umkreieren kann. Weißt du, genauso, wir haben auch einige Zeugnisse übrigens von Leuten, die erlebt haben, das setzen wir vielleicht auch noch frei irgendwann an diesem Wochenende, brauchen, glaube ich, ein paar Leute, kaputte Gegenstände zu Hause, die du vielleicht schon lange hast und die funktionieren einfach nicht mehr und es kostet aber viel Geld, sie zu reparieren. Wer von euch hat sowas? Ja, ich sag dir was, wir haben schon so oft erlebt, wir setzen es frei, ich sag zu den Leuten, steck einfach den Stecker nochmal ein und bumm, funktioniert das Ding wieder. Nicht, dass sie davor den Stecker vergessen gehabt hätten, das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Okay, mein Gerät hat nicht funktioniert, weil ich hatte leider den Stecker nicht eingesteckt. Also, Gott kann Geräte übernatürlich reparieren. Ich glaube, dass es im Himmel einige Reparaturengel gibt. Die haben nur zu wenig zu tun, weil die Christen Gott zu wenig zutrauen. Weil die Christen sich nicht bewusst sind, in welcher Dimension sie eigentlich zu Hause sind. Deswegen geben wir zu wenig Aufträge. Schau, Psalm 103, Vers 20 heißt es, die Engel lauschen. Sie lauschen darauf, die Stimme des Wortes Gottes zu hören. Da steht in der eigentlichen Übersetzung steht da nicht, sie lauschen darauf, das Wort zu hören nur, sondern sie lauschen darauf, die Stimme des Wortes zu hören. Das heißt mit anderen Worten, sie lauschen darauf, dass jemand dem Wort Gottes Stimme gibt. Amen. Jesus hat gesagt, wenn du zu diesem Berg was sprichst, hebe dich hinweg und verpflanz dich ins Meer und nicht zweifelst in deinem Herzen, das geschieht, was du sagst, dann wird es dir werden. Wenn du zu diesem Berg sprichst, hier ist wieder dein Portal gefragt. Amen. Er sagt ja nicht, ja, wenn du in deinem Herzen denkst, oh, das wäre jetzt gut, wenn der Berg weggehen würde. Ich will es wirklich. Du kannst nur so lange meditieren. Ich sage dir, wenn du deinen Mund nicht aufmachst, passiert nichts. Weil Jesus hat gesagt, wenn du zu diesem Berg sprichst, hebe dich hinweg, verpflanz dich ins Meer. Dann wird es geschehen. Amen. Das heißt, die Engel lauschen darauf, dass du sprichst, dass du dem Wort Gottes Stimme gibst. Sie lauschen. Heute lauschen sie. Weißt du, wir haben jetzt schon so viel gehört an diesem Wochenende. Wir haben unsere Seelen schon freigeschaufelt und es geht natürlich alles noch weiter und so weiter. Aber ich sage dir, die Engel, der Himmel ist schwanger, die warten nur drauf, dass die Söhne einige Sachen sprechen, sodass sie hier auf der Erde aktiv werden können und noch einige Wunder tun. Wir haben auch heute Nachmittag schon einige Wunder gesehen, aber ich sage dir, da sind noch mehr Wunder vorbereitet. Amen. Kreative Wunder. Halleluja. Kreative Wunder, wo Gott zum Beispiel Knochen wieder in die göttliche Ordnung bringt. Wo Gott, ja, wir haben Sachen erlebt, wo ein Finger nicht mehr da war und dann war wieder der Finger da. Vor einigen Jahren war eine Frau bei uns im Gottesdienst, die hatte aufgrund eines kompliziert gebrochenen Armes, wo sie ganz lange ihren Arm nicht benutzen konnte und dann konnte sie ihn irgendwann wieder benutzen, aber dann hatte sie keinen Bizeps mehr. Das heißt, der Arm war schlaff, sie war so schlaff, dass sie nicht mal mehr so machen konnte, ja, weil dieser Bizeps nicht da war. In einer Sekunde im Gottesdienst hat Gott einen Bizeps wachsen lassen. Und sie hat es demonstriert, sie hatte wieder einen vollen Bizeps. Amen. Amen. Gott spricht und es steht da. Du sprichst und es steht da. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Egal, weißt du, am liebsten erzähle ich immer Dinge, die gerade kurzfristig passiert sind. Weil die Bibel sagt ja, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Das heißt, wir sollten als Söhne der Herrlichkeit, sollten wir Leute sein, denen Wunder einfach folgen. Weißt du, wenn du als Sohn der Herrlichkeit einer bist, der ständig erzählen muss, was Gott vor 20 Jahren getan hat, dann ist es eigentlich schade. Ich meine, es ist toll, erzähl gern, was Gott vor 20 Jahren getan hat, wollen wir auch gern hören, ist auch ermutigend. Aber wenn du nichts anderes zu erzählen hast, außer das, was Gott vor 20 oder vor 10 oder vor 5 oder auch vor einem Jahr getan hat, dann ist es eigentlich nicht dieses Leben von, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Amen. Ich habe mich entschieden, weißt du, schon vor Jahren habe ich mich entschieden und gesagt, Herr, ich folge nicht Zeichen und Wunder, sondern Zeichen und Wunder folgen mir. Seine Sache. Er hat es gesagt. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Er hat es gesagt. Ich stelle mich drauf. Weißt du musst als Christ nicht Zeichen und Wundern hinterherrennen, sondern du musst als Christ einfach nur im Bewusstsein dessen gehen, wer du bist, und sie werden dir folgen. Amen. Also zum Beispiel, jetzt vor kurzem waren wir in Österreich. Ja, das ist jetzt eins von dem, was am kürzesten her ist. Bei Michael und Michaela. Ja, Michi und Michi. Halleluja, in der Gemeinde. Und auch da sind uns diese Wunder gefolgt. Zum Beispiel, wir haben, glaube ich, das Foto von der Frau, die den Buckel gehabt hatte. Das war ein kreatives Wunder. Diese Frau hatte eine ganz starke Skoliose, also eine ganz stark verkrümmte Wirbelsäule. Und aufgrund dieser verkrümmten Wirbelsäule hatte sie hier rechts einen rausstehenden Buckel. Ja? Also der Buckel stand da rechts raus. Bitte hier oben, nehmt das Bild rein, Buckel, genau. Schau, und hier war der Buckel verschwunden. Da ist er verschwunden. Rechts war der Buckel gewesen und jetzt ist er verschwunden. Amen. Die Leute haben es gesehen, oder Michael? War so, ne? Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Eine andere junge Frau war auch da. Da haben wir jetzt, glaube ich, kein Foto. Aber sie hatte auch eine Skoliose. Nein, das ist nochmal ein anderes. Aber das ist auch stark. Das ist auch ein kreatives Wunder, weil das war ein Bänderriss. Das ist eure Tochter, eure älteste Tochter. Sie hatte einen Bänderriss gehabt vor einigen Wochen und konnte deswegen natürlich nicht richtig laufen, geschweige denn springen. In einer Sekunde hat Gott offensichtlich, was auch das ist ein kreatives Wunder, die Bänder zusammengefügt. Und sie konnte ohne jede Schmerzen, ohne jedes Problem rumspringen und rumhüpfen und war komplett geheilt. Amen. Halleluja. Eine andere Frau hat ja auch eine Skoliose gehabt, auch eine verkrümmte Wirbelsäule. Ich habe dann, nachdem wir gebetet hatten, die Krankenschwester kommen lassen und sie hat es untersucht und ich habe sie gefragt, hast du schon mal verkrümmte Wirbelsäulen gesehen? Sie hat gesagt, ja, ich habe schon viele verkrümmte Wirbelsäulen gesehen. Sie ist die Wirbelsäule runtergegangen und hat gesagt, die Wirbelsäule ist komplett gerade. Amen. Weißt du, im Raum des Geistes sprichst du und Materie muss gehorchen. Zellen müssen gehorchen. Krankheitsbilder müssen gehorchen. Egal, ob dein Krankheitsbild Hashimoto heißt oder ob dein Krankheitsbild MS heißt oder ob dein Krankheitsbild Krebs heißt oder ob es etwas ist, weißt du, wo etwas sogar umkreiert werden muss in deinem Körper. Die berühmten Metallauflösungswunder, ja, die folgen uns auch. Ja, jetzt waren wir in Duisburg, ist auch erst ein paar Wochen her. Ist jemand aus Duisburg da, der auch auf der Miracle-Konferenz dort war? Ah ja, sind einige. Halleluja, super, schön, dass ihr da seid. Ihr erinnert euch an den Dennis, ja? Ja, okay. Da haben wir auch ein Foto vom Dennis. Ja, das war jetzt im September, der hatte zwei Stäbe einoperiert bekommen, zwei Stäbe und 15 cm lang und das mit, ich weiß nicht, 6 Schrauben verschraubt im unteren Rücken. Könnt ihr das Foto reinnehmen vom Dennis? Dennis Duisburg? Ja, genau. Zwei Stäbe und 6 Schrauben in der Wirbelsäule. Weil er gestürzt war und deswegen operiert wurde. Und diese Stäbe und auch diese Schrauben konnte er fühlen in der Wirbelsäule. Und aufgrund dessen war seine Bewegung stark eingeschränkt und er hatte auch Schmerzen. Und Gott hat in einer Sekunde, und das Bild, das ihr da seht, lass es mal drin, das Bild bitte, lass es mal drin. Dieses Bild, das ihr da seht, das war dann am Abend, also am Morgen ist er geheilt worden, und am Abend, beziehungsweise nein, das war noch am Morgen, aber am Abend wurde er nochmal interviewt dann von dem Pastor, genau so war es. Das war unmittelbar, nachdem es passiert war. Und er hat bezeugt, er konnte sich nicht beugen, er konnte verschiedene Sachen nicht machen, er konnte die Schrauben fühlen, er konnte die Stäbe fühlen. Danach, er hat Beugen gemacht, er hoch und runter, Schrauben, keine Schrauben mehr gefühlt, keine Stäbe mehr gefühlt, keine Schmerzen mehr, keine Bewegungseinschränkung mehr. Halleluja! Preist den Herrn, weißt du, das ist die kreative Kraft Gottes. Amen. Das ist die kreative Kraft Gottes. Halleluja. Es gibt keine Begrenzung im Raum der Herrlichkeit. Sag nochmal, es gibt keine Begrenzung im Raum der Herrlichkeit. Oder anderes Beispiel auch noch aus Duisburg. Das ist nochmal eine andere Art von kreativem Wunder. Von dem Ohr, ihr könnt es mit dem Ohr machen. Das war eine Frau, die hatte eine Tumoroperation gehabt vor 3 Jahren an ihrem Ohr. Und aufgrund dieser Tumoroperation, der Tumor wurde entfernt, aber dabei wurde auch irgendwas vom Ohr mitgenommen, irgendwie. Auf jeden Fall konnte sie kaum noch hören. Und Gott hat einfach ihr Ohr geöffnet. Halleluja. Das ist auch ein kreatives Wunder. Weißt du, ich sag dir was, Gott ist der beste Operateur. Amen, das hast du auch erlebt, Michi. Ja, du nickst gerade so. Ja. Weil sie hatte auch, ich weiß nicht, ob wer sich daran erinnert, wann war das, letztes Jahr oder... War das hier bei der Konferenz letztes Jahr oder war es vor 2 Jahren? Halbes Jahr? War es im Februar? Ja, kann auch sein. Okay, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es noch nicht lang her. Aber sie hatte ein Implantat in ihrem Ohr einoperiert bekommen gehabt, weil sie aufgrund, was war, also ich muss es selber erzählen. Komm mal kurz, ich lasse mal selber kurz erzählen, was es war. Halleluja, das ist einfacher, weil sonst erzähle ich noch was Falsches. Ich hatte eine Otosklerose, das heißt, dass im Ohr der Steigbügel ist kaputt gegangen. Der Steigbügel. Genau, und dann bin ich operieren gegangen, nur das Implantat war wahrscheinlich um 1 Millimeter an der verkehrten Stelle und dadurch habe ich natürlich nicht besser gehört. Und im Gebet hier ist das Ohr wirklich aufgegangen und ich höre jetzt super gut. Halleluja, Amen. Weißt du, super. Halleluja. Sag nochmal, keine Begrenzung in der Herrlichkeit Gottes. Also Auflösung ist, ich brauche es nicht nachsprechen, aber ist auch gut. Wir sprechen gleich, ihr seid schon ganz heiß, ich will sprechen, Halleluja. Wann darf ich endlich sprechen? Wann darf ich kreativ aktiv werden? Halleluja, das gefällt mir, Amen. Auflösung ist auch ein kreatives Wunder. Ja? Wenn zum Beispiel jetzt vor ein paar Monaten, glaube ich, her, hat eine Frau mir geschrieben, die hatte ein großes Geschwulst im Unterleib, in Nürnberg war das, und ich habe für sie gebetet oder einfach da reingesprochen und dann ist sie wieder zum Arzt gegangen und der Arzt sagt, es ist nichts mehr zu finden von dem Geschwulst. Oder jetzt, das war, glaube ich, bei der letzten Konferenz im Oktober hier, wenn ich es richtig weiß, oder war es im Juli, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall, die Mutter von jemandem, der hier bei der Konferenz war, hatte ein mehr als Pampelmusen großes Gewächs auf der Schulter, muss man sich mal geben. Die Ärzte haben gesagt, sowas haben sie noch gar nie gesehen. Ja. Mehr als Pampelmusen, zuerst war es Pampelmusen groß und nachher war es noch größer, ja, auf der Schulter. Und die Ärzte haben gesagt, das ist ein Notfall, wir müssen was machen. Ne? Und dann war es die Tochter oder der Sohn hier bei der Konferenz und wir haben kreative Wunder in der Herrlichkeit Gottes gesprochen und diese Mutter ist wieder zum Arzt oder wurde ins Krankenhaus, genau, die war ins Krankenhaus gebracht worden wegen diesem Tumor und dann riefen sie die Tochter oder Sohn, ich hoffe jetzt, dass ich es nicht durcheinander bringe, also schlagt mich nicht, wenn ich einzelne Details falsch habe, aber auf jeden Fall haben die Ärzte angerufen und haben gesagt, wir wissen auch nicht, was da passiert ist, aber über Nacht ist dieser gesamte Tumor hat sich völlig aufgelöst und da ist nur noch ein kleines Löchchen, wo ein bisschen Flüssigkeit rausrinnt. Amen. Weißt du, Gott kann alles. Sag mal, grenzenlose Möglichkeiten in der Herrlichkeit Gottes. Schwellungen können sich auflösen, Füße können wachsen, Füße können schrumpfen, Knochen können wachsen, Knochen können schrumpfen. Wir hatten einige, gerade junge Mädchen, die für ihr Gefühl viel zu große Füße hatten und die sich gewünscht haben, dass sie kleinere Füße haben, damit sie bessere Schuhe kaufen können. Und Gott hat ihre Füße geschrumpft. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Also grenzenlose Möglichkeiten in der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Kann das Lobpreisteam mal nach oben kommen? Oh, Halleluja. Weil ihr seid schon ganz heiß, ich weiß es. Danke, Jesus. Also, wir sind im Raum der Herrlichkeit. Wir sind im Raum des Geistes. Du bist jetzt vielleicht angesprochen an einem bestimmten Punkt, du sagst, oh ja, ich brauche auch ein kreatives Wunder oder ich brauche dieses oder ich brauche jenes. Und ich konnte gar nicht alles erwähnen, was alles möglich ist in der Herrlichkeit Gottes oder überhaupt nur, weißt du, allein die Kategorien von Wundern, die wir in der Herrlichkeit erleben, die uns folgen in der Herrlichkeit, die zu beschreiben, braucht es mehr als einen Nachmittag. Ja? Weil es gibt so viele Arten von Wundern, die die Grenzenlosigkeit der Herrlichkeit Gottes demonstrieren. Aber ich sage dir, wir sind heute Morgen, heute Nachmittag, ja, ich bin auch schon zurück in der Zeit, muss schnell mal wieder herreißen, mal schnell wieder her. Halleluja. Lass uns mal aufstehen zusammen. Halleluja. Lass uns einfach auf einen Akkord gehen. Ja, oder lass uns beginnen mit einem Akkord. Halleluja. Oh Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass wir hier versammelt sind als deine Kinder, Herr. Dass du unser Vater bist, unser guter Vater, Herr, der Gefallen an uns gefunden hat. Und weil du Gefallen an uns gefunden hast, hast du Jesus gesandt, um uns den Zugang in deine Herrlichkeit neu zu ermöglichen, um uns Zutritt zu geben in den Raum der grenzenlosen Möglichkeit. Also das wahre Land der grenzenlosen Möglichkeiten ist nicht Amerika, sondern das wahre Land der grenzenlosen Möglichkeiten ist die Herrlichkeit Gottes. Und dein Vater hat dir Raum gegeben. Dein Vater hat dir Zugang gegeben. Dein Vater, weißt du, eine Übersetzung, Judas, Kapitel 1, Vers, ich habe es nicht im Kopf, 14 oder sowas, heißt es, er stellt mich aufrecht in seine Herrlichkeit, frisch und mit Jubel. Ho! Er stellt dich aufrecht in seine Herrlichkeit, frisch und mit Jubel. Das heißt, du bist da, wir sind da, zusammen. Halleluja. Wir sind im Raum der grenzenlosen Möglichkeiten. Lass uns einfach gerade jetzt nochmal bewusst eintreten, indem wir jetzt unsere Stimme erheben und einfach im Geist singen, einfach mit den Akkorden, die das Lobpreisteam spielt. Lass uns unsere Stimme erheben. Oh, Rabassia, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, oh, Rabassia, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Shia da da da da da man do do do do do. Shia da da da da da na no no no no. Shia da da da da da na na no no. Oh, stimme dein, Korabasia da na na na na no no. Shia da da da da na no no no no no no. Korabasia da da da da da da da da. Korabasia da da da da da da da da da da da da. Bleib drauf, bleib drauf. Corre passando no no no no no no no no no Shia ra ra ra ra ra mando no no no no no no Shia ra ra ra ra mando no no no no no no Shia ra ra ra ra mando no no no no no Shia ra ra ra ra mando no no no no no no Shia ra ra ra mando no no no no no no Oh, geh noch weiter rein, komm. Oh, erheb deine Stimme, weißt du, Gott hat dir einen Mund gegeben. Dein Mund setzt das Licht Gottes frei, du hast es heute Morgen gehört. Dein Mund setzt die Herrlichkeit Gottes frei, indem du ihn preist und lobst in neuen Sprachen. Also du weißt nicht, wie du ihn am besten lobst, aber ich sage dir, dein Geist weiß es am besten. Deswegen erhebe deine Stimme und lass einfach raus diese Lichtströme, diese Lichtströme. Komm, sing noch stärker. Korre, man, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ia, da, la, la, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ia, da, da, da, da, man, do, no, no, no, no, no, no, no, no. Shia, da, da, da, da, man, do, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ia, da, da, da, da, da, man, do, no, no, no, no, no, no. Oh, oh, der Himmel kommt auf die Erde, indem du singst. Der Himmel kommt auf die Erde, gemeinsam singen im Geist. Oh, da, no, no, no, no, no. Ia, da, da, na, na, no, no, no, no. Shia, da, da, na, na, no, no, no, no, no, no. no, no, no, come on, come on, come on. Erhebe deine Stimme, Halleluja. Wir brechen hinein in diese neue Dimension. Weißt du, Gott will, dass wir gemeinsam da eintreten. Gemeinsam. Gemeinsam sind wir stark. Halleluja. Wenn so viele hundert und mit Livestream wahrscheinlich über 1000 Söhne und Töchter da hineintreten in diesen Raum der Herrlichkeit. Also auch wenn du über Livestream zuschaust, beginn einfach wirklich deine Stimme zu erheben. Oh, Rabassando, no, no, no, no, no. Mit dem Himmel. Synchronisiere dich einfach mit dem Himmel. Oh, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, come on, come on. Oh, shada da da da da da da da da. Oh, das Licht der Herrlichkeit, das aus dir hervorkommt, füllt die Atmosphäre. Raum und Zeit. Ungewöhnliche Wunderwerke. Ungewöhnliche Wunderwerke. Oh Vater, wir danken dir, Herr, für diesen Raum, in dem wir sprechen und es steht da. Oh, wir danken dir, Herr, für diesen Raum der Engel. Wir danken dir, Herr, für diesen Raum, in dem sich Dinge materialisieren hier in dieser sichtbaren Welt. Aus dem Himmel, Herr. Wir danken dir, Herr, für deine Zeichen, die du tust, Herr. Wir danken dir für deine Zeichen, Herr. Wir danken dir für deine Zeichen, Herr. Und wir danken dir für deine Wunder. Oh, wir danken dir für deine Wunder. Oh, wir danken dir für deine Wunder. Oh, wir danken dir für deine Wunder. Oh, erheb deine Stimme. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jetzt wie wirklich Transportengel aktiv werden. Wenn du irgendeinen Gegenstand transportiert brauchst in irgendeiner Form, weil er dir abhanden gekommen ist in irgendeiner Form, dann einfach lass uns ruhig weiter singen, lass uns im Geist weiter singen. Aber dann streck einfach deine Hände aus, einfach als Zeichen im Raum des Geistes, im Raum der Herrlichkeit. Und wir sagen jetzt in dem Namen Jesus, wir geben den Befehl, dass diese gestohlenen, dass diese verlorenen, dass diese verschwundenen Gegenstände, Herr, sich rematerialisieren an einem Ort, wo der Besitzer sie einfach findet, Herr. In Jesu Namen, Herr. Oh, vielleicht an einem überraschenden Ort, vielleicht an einem ungewöhnlichen Ort, aber an einem Ort, an dem er oder sie sie nicht übersehen kann. Herr, danke, Herr. Danke, Herr, dass du das tust, Herr. Danke, Herr, dass du Unterlagen übernatürlich materialisierst, Herr. Danke, Herr, dass du Schmuckstücke übernatürlich materialisierst, Herr. Oh, bleib einfach drauf. Danke, Herr, dass du ja sogar Geldscheine übernatürlich materialisierst, Herr. Oh, wir danken dir, Vater. Oh, wir danken dir, Vater. Wir danken dir, Vater. Oh, ich sehe es im Geist. Oh, danke, Herr. Oh, ich sehe im Geist auch Reparaturengel. Reparaturengel für Gegenstände, die irreparabel kaputt waren oder schon lange kaputt waren. Und du hast sie nicht in Reparatur gegeben, aus welchem Grund auch immer. Aber ich danke dir, Vater, Herr, dass deine Engel reparieren an Autos, reparieren an Heizungen, reparieren an Computern, reparieren an Geschirrspülmaschinen, an Drucker, oh, an Kühlschränken, Herr. Danke, Vater, Herr, an Laptops, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Natürliche Vermehrungswunder, Herr. Oh, für Konten, die nicht mehr leer werden, Herr. Für Tanks, die nicht mehr leer werden, Herr. Für Kühlschränke, die nicht mehr leer werden, Herr. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, wir sind im grenzenlosen Raum deiner Herrlichkeit. Oh, grenzenlosen Raum deiner Herrlichkeit. Oh, oh, oh, oh. Oh, ich danke dir, Herr. Wir werden in den nächsten zwei Wochen, ich sage so, in den nächsten zwei Wochen werden wir einige Zeugnisse, bleibt einfach drauf, bleibt einfach in der Gegenwart, aber wir werden einige Zeugnisse hören von Leuten, vielleicht sogar schon, wenn du von dieser Konferenz nach Hause fährst. Einige werden uns schreiben und sagen, es ist übernatürlich. Wir sind so und so schnell zu Hause gewesen. Das ist nicht normal. Wir müssen versetzt worden sein. Vielleicht sagst du sogar, solche Zeugnisse haben wir auch schon bekommen. Ich habe zum Fenster rausgeschaut und da war ich in der einen Stadt und plötzlich schaue ich zum Fenster raus, zwei Sekunden später und ich bin in der ganz anderen Stadt. 100 Kilometer weiter. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, tritt ein in diesen Raum der grenzenlosen Möglichkeiten. Oh, tritt ein in diesen Raum der grenzenlosen Möglichkeiten. Zeichen und Wunder, Zeichen und Wunder. Oh, oh, oh, oh. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja, Halleluja. Sag danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Jesus, danke, Jesus. Und Vater, in dem Namen Jesus, Herr, danken wir dir, Herr, dass wir im Raum der Herrlichkeit Autorität haben im Bereich der Zeit, Herr. Und Herr, im Namen Jesus nehmen wir jetzt als erstes, wir nehmen Gegenstände zurück in der Zeit, Herr. In Zustände, Herr. Herr, bevor Dinge passiert sind, bevor irgendwas kaputt gegangen ist, bevor irgendwas runtergefallen ist, bevor irgendetwas einfach passiert ist, bevor der Motor ausgegangen ist oder was auch immer es war, du weißt es genau, wann es war. Wenn du einen Gegenstand hast, den du gerade jetzt in der Zeit zurücknehmen willst, nimm einfach diesen Gegenstand im Geist und sag jetzt, Vater, in dem Namen Jesus, ich nehme diesen Gegenstand im Raum der Herrlichkeit zurück in der Zeit und in dem Namen Jesus lösche ich jedes Ereignis, das zum Schaden geführt hat. Und in dem Namen Jesus setze ich den Zustand frei in diesen Gegenstand, in dem er wäre, wenn es nie passiert wäre. Ich setze jetzt diesen göttlichen Reset frei im Raum des Geistes in der Zeit. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Halleluja. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt zu deinem Körper. Halleluja. Wer von euch hat irgendeinen Zustand in deinem Körper, wo du sagen kannst, ja, da hat's begonnen. Es kann ein Unfall sein, es kann sowas gewesen sein wie ein Hörsturz, es kann eine Operation gewesen sein oder einfach, dass irgendetwas ganz plötzlich in deinem Leben begonnen hat. Und damit das zurückgedreht wird, brauchst du erstens ein Wunder in der Zeit, dass es in den ursprünglichen Zustand kommt. Aber ich sag dir, was wir jetzt machen werden, wir werden das kombinieren, was ich euch gesagt habe. So hat es mir der Heilige Geist gezeigt. Wir werden Zeitwunder kombinieren mit kreativen Wundern. Wir werden Sprechen im Raum der Zeit kombinieren mit kreativen Sprechen. Amen. Wer braucht alles so ein Wunder an irgendeinem Punkt? Wer braucht ein kreatives Wunder in seinem Körper? Okay, das sind einige. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Als ein Beispiel ist jemand da, du hast so ähnlich, wie ich es vorher geschildert habe, da ist etwas in deinem Ohr, was, ich meine jetzt nicht, wo du einfach allmählich das einfach schlechter gehört hast, das meine ich jetzt nicht, sondern wo wirklich etwas in deinem Ohr durch eine Operation oder durch ein einschneidendes Ereignis, in einem Moment ist etwas in deinem Ohr einfach passiert und seither hörst du entweder ganz schlecht oder gar nicht oder du hörst, bist einfach schwerhörig in diesem Ohr, seitdem das passiert ist, in diesem Ohr, okay? Okay, Halleluja. Okay, bei dir hier, bei dir zum Beispiel, ist es bei dir? Okay, was ist da passiert? Einfach als Beispiel. Was ist passiert? Du weißt es gar nicht mehr. Okay, pass auf. Gott berührt dich. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Aber pass auf, ist jemand da? Und du kannst genau sagen, was passiert ist. Ja, da war etwas einfach vor so und so langer Zeit. Okay, hier der junge Mann da hinten. Ja, in deinem Ohr, was ist da passiert? Ja? Nichts mit dem Ohr. Nein, ich spreche jetzt gerade vom Ohr. Wer ist da, wo das mit dem Ohr ist? Okay. Okay. Oh, da oben auch. Okay. Einige. Okay. Einige. Pass auf. Ich lasse mich jetzt einfach vom Heiligen Geist führen, weil ich kann nicht für alle gleichzeitig beten. Er bekommt jetzt sowieso alle Gebete. Streck nochmal deine Hand aus. Bei wem bist du? Du brauchst ein kreatives Wunder im Ohr. Okay? Halleluja. Weil etwas passiert ist, eine Operation oder was auch immer ist passiert und deswegen ist das Ohr nicht richtig in der Ordnung. Okay? Halleluja. Okay, streck deine Hand ganz aus, sodass ich es sehen kann. Okay. Okay. Du, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Ja, genau. Ich kenne dich nicht. Aber sag mal ganz kurz, komm mal her. Amen. Ihr kommt alle dran, nur keine Sorge. Ich will euch nur kurz zeigen, wie wir beten, was wir machen. Ich will das nur kurz zeigen. Halleluja. Was ist bei dir gewesen? Ich war in Bolivien. Und ich habe einen Knall erlebt und ich habe Sauerstoffunterversorgung gehabt und seitdem habe ich Schwerhörigkeit. Und wie viel Prozent Schwerhörigkeit? Das kann ich nicht sagen. In einem Ohr, oder? Beide Ohren. Und Tinnitus. Das heißt, da ist kein Unterschied zwischen deinen Ohren? Ja, doch, die eine höre ich besser wie dem anderen. Okay, welches hörst du besser? Das weiß ich gar nicht mehr. Machen wir mal kurz einen Test. Pass auf. Einfach mal Vorab-Test. So, einfach um zu schauen, was da ist. Okay, das ist so, ja? Okay, jetzt das. Welches ist besser? Das ist besser. Das ist besser, okay. Wie ist es generell? Du hörst dumpf, oder? Ja, es ist halt, wie gesagt, es ist immer ein Tinnitus da. Okay, ein Tinnitus. Tinnitus. Ja. Und es ist einfach, ich merke einfach, ich habe eine Reduzierung vom Gehör. Okay. Ganz stark. Ja, okay. Pass auf, ich fange immer gern mit dem schlechteren Ohr an. Okay, komm mal, dreh dich mal zu mir, muss nicht zu den Leuten schauen. Okay. Hallo, was machen wir? Als erstes, ich frage, wann ist dieser Knall passiert? Das war ein Knall, das war einfach im Körper. Das war nichts, was von außen war, sondern im Körper. Du hast jetzt Bumm gemacht. Nein, es war von außen. Also es war von außen. Okay, hat es einen Knall gegeben und dann ist das Ohr geschädigt worden. Es ist mir jemand zu nahe gekommen. Okay. Es ist mir jemand zu nahe gekommen, aber zusätzlich ist noch das gewesen, dass ich eben in dieser Höhe war, ja. 4100 Meter. Ah, okay, du warst in so einer hohen, so einer hohen Höhle. Okay, pass auf. Aber du hast gesagt, dir ist auch jemand zu nahe gekommen. Das hängt, heißt, es hängt auch mit einem seelischen Trauma zusammen. Schock nachher dann. Schock, ja. Genau, okay, pass auf. Bevor ich für die Ohren bete, sage ich jetzt in dem Namen Jesus, wir gehen. Und wann war das genau? Das wollte ich dich fragen. 2007, also vor 17 Jahren. Okay, 7 oder 17? So ungefähr. Hm? Sollen wir zur Sicherheit 17 Jahre nehmen? War ungefähr so 23. Wie 23? Ja, ich war da mal Also reichen 20 Jahre? Nein, ein bisschen weniger. Okay. Ja, weniger ist ja gut, dann reichen ja 20. Ja. Okay, gut. Ja, Gott weiß es. Okay, ja, du bist schon ein bisschen... Danke, Vater. Alles gut. Schließ deine Augen, Vater, in dem Namen Jesus. Wie heißt du? Tanja. Vater, im Namen Jesus nehme ich Tanja jetzt zurück in der Zeit. Und wir gehen im Geist, Herr, du weißt es genau, wann das Jahr war, du weißt genau, wann der Zeitpunkt war. Wir gehen zurück an diesen Punkt in ihrem Leben, Herr, wo dieses Trauma war, Herr. Auch dieses Trauma in ihrer Seele, dieser Schock in ihrer Seele. Wir gehen dahin an diesen Punkt. Und an diesem Punkt, auf dem Zeitstrahl, Gott hat es genau auf dem Zeitstrahl. Du siehst es jetzt im Geist, genau auf dem Zeitstrahl. Wie auch immer, die Jahreszahl ist nicht so wichtig. Im Himmel sind Jahreszahlen sowieso belanglos. Aber da in der Vergangenheit, da ist dieser Punkt. Und da sagen wir jetzt, in dem Namen Jesus, Schock und Trauma gelöscht in Jesu Namen. Gelöscht in Jesu Namen. Jetzt sei frei und los in Jesu Namen. Leg mal deine Hand auf dein Herz. In Jesu Namen. Frei und los. Frei und los. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Vater, in dem Namen Jesus setze ich jetzt. Jetzt habe ich deinen Namen wieder vergessen. Ich bin auch schon zurückgegangen in der Zeit. Tanja. Tanja, ja, alles gut. Alles gut. Das kam komischerweise, kommt noch mal ein Trauma mit den Ohren. Kommt noch mal ein Trauma mit den Ohren, kommt jetzt hoch. Als Jugendlicher, okay. Habe ich sehr laute Musik gehört und wollte mich so ein bisschen, okay. Wie soll ich sagen, zudröhnen. Okay. Genau. In Jesu Namen, da müssen wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, okay. Also wir fliegen mit Überlichtgeschwindigkeit. Da geht's schnell. Amen, kein Problem. So ein paar Jahre, kein Problem. Gehen wir zurück in der Zeit, in dem Namen Jesus, an diesen Punkt, wo du Jugendliche warst, wo du dir diese Überschall-Ding da gegeben hast, Herr. Diese übermäßige Boom. In Jesu Namen. Oh, an diesem Punkt gelöscht. Trauma gelöscht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, atme es mal aus, in Jesu Namen. Raus, in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und Vater, in dem Namen Jesus setze ich jetzt in Tanjas Seele den Zustand frei, wie wenn es diese Hörtraumata nie gegeben hätte. Wie wenn es das nie gegeben hätte, in dem Namen Jesus. Jetzt. Halleluja. Oh, danke Jesus. Danke Jesus. Wow. Wow, wir sind auf Zeitreise. Halleluja. Ist gut, oder? Oh. Jetzt sage ich im Namen Jesus, Ohren, kommt in den Zustand, in dem ihr wärt, wenn es nie gewesen wäre, wenn diese Trauma nie gewesen wäre, dieser Schock, dieser Knall, gelöscht auf deinen Ohren, jetzt in Jesu Namen, runter von deinen Ohren, in Jesu Namen, frei und los, gelöscht, ursprünglicher Zustand, jetzt freigesetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes, in Jesu Namen. Oh, gut ein Werk, Herr. Tinnitus, raus, in Jesu Namen. Ist lustig, ja? Ja, es macht Spaß. Zeitreisen machen Spaß. Ich habe das einmal geliebt als Kind, Commander Perkins, ja, Reisen in die Vergangenheit. Halleluja, es war super. Danke, Jesus. Oh, Jesus. Tu dein Werk, Herr. Ja. Komplett normale Hörfähigkeit. Wow, immer die Hand da runter. Jesu Namen. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Halleluja. Okay, jetzt pass auf. Nicht zu viel lachen. Okay, welches war nochmal das schlechtere Ohr gewesen vorher? Das, gell? Ja, genau. Pass auf, also dann haltet das mal zuerst zu. Halt das mal zuerst zu, dass du den Vergleich hast. Okay, das war das bessere Ohr, ja. Das ist hell. Das ist auch besser als vorher, oder? Ja, Amen. Halleluja. Jesus. Amen. Das hat Gott auch schon geöffnet. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Okay. Nimm das runter. Halt das hin. So, das war vorher das schlechtere Ohr. Wie ist es jetzt? Hm, das noch nicht? Na, schon der dumpfer. Ist dumpfer als das andere noch. Okay, dann muss man da noch ein bisschen nachziehen. Halleluja. Gott will, dass wir noch ein bisschen in der Vergangenheit bleiben. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, dass alles runtergeht. Was sich da drauf gesägt hat, auf dieses Ohr, in Jesu Namen. Ja, wir gehen wirklich zurück bis auf, ich sehe das gerade so im Geist, bis in deine DNA rein, wo so ein Ding, ich sehe da wie so ein Ding, das dich irgendwie wie prädestiniert ein Stück, weil nicht, dass es so sein musste, aber wie dich von der DNA her fast für dieses Ohrproblem prädestiniert hätte. Ich gehe da rein in dem Namen Jesus und ich setze DNA frei, ich setze es frei, so wie es im Himmel geschaffen wurde, hier auf der Erde. Und ich setze diese beiden Ohren frei, dass sie so sind, wie im Himmel, so auf Erden. In Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Preis den Herrn. Jetzt halt nochmal das Ohr zu. Halleluja. Wie ist es jetzt? Ja. Ja. Ist besser. Halleluja. Hell? Ja, es ist hell. Es ist hell. Amen. Es ist hell. Und das Ohr? Ist auch hell. Ist auch hell. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Glory. Glory. Glory. Glory. Glory. Glory. Glory. Glory. Okay. Pass auf. Du darfst dich wieder hinsetzen und weiter freuen. Halleluja. Das war nur eine Demonstration. Wir werden jetzt gleich hunderte von Wundern erleben, weil alle, die ein kreatives Wunder brauchen, stehen jetzt hoffentlich, stehen noch. Alle, die ein kreatives Wunder brauchen, stehen. Okay, jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Jeder, der jetzt nicht steht, geht jetzt auf eine Person zu, die steht und stellt sie zu der Person. Und dazu müssen wir es so machen, dass die Personen, die jetzt stehen, noch zusätzlich ihre Hand heben, weil wenn die anderen jetzt alle aufstehen, dann wissen sie nicht mehr, wer... Versteht ihr, wie ich es meine? Ja? Okay. Also streck deine Hand aus und dann geht jemand zu jemand hin, der seine Hand gehoben hat, okay? Stellt sich neben ihn und wenn jemand neben dir steht, dann nimm die Hand runter. Dann nimm die Hand runter, wenn jemand neben dir steht. Okay? Es kann sein, es sieht fast so aus, wie wenn mehr Leute kreative Wunder brauchen. Schaut euch einfach um, wo Leute sind, die noch nicht stehen. Aber es sieht so aus, wie wenn mehr Leute kreative Wunder bräuchten als die andere Hälfte. Ja? Das heißt, auch wenn du deine Hand gehoben hast, schau einfach um dich herum, wo jemand anders ist, der seine Hand auch gehoben hat. Und dann stellt euch zueinander, okay? Stellt euch zueinander. Und wenn jemand bei dir steht, dann nimm deine Hand runter, okay? Beweg dich einfach im Raum. Bewegt euch aufeinander zu. Ja, nicht passiv bleiben jetzt, sondern geh auf jemanden zu. Halleluja, da steht schon jemand, dann kannst du deine Hand runternehmen. Okay, wenn jemand bei dir steht, kannst du deine Hand runternehmen. Hier stehen zwei nebeneinander, dann könnt ihr einfach eure Hand, könnt ihr einfach zueinander euch stellen. Stellt euch zueinander, ja? Tut euch zusammen, dass immer zwei zusammenstehen. Jetzt bitte noch nichts tun, noch nichts beten oder irgendwas machen. Noch gar nichts machen, okay? Noch gar nichts machen. Ja, ich möchte erst sicherstellen, dass jeder jemand hat. Das sind noch Hände. Ihr, die eure Hand jetzt gehoben habt, ihr müsst euch bewegen. Ja, nicht passiv sein, sondern geht auf jemanden zu, der seine Hand auch gehoben hat und stellt euch zu dieser Person hin. Okay? Stellt euch einfach zu der Person hin. Da, wo du eine Hand siehst, du hast schon jemanden, nimm die Hand runter. Ja, okay, da oben ist jemand. Genau, geht auf jemanden zu. Ihr müsst euch bewegen. Die kommen nicht unbedingt auf euch selber zu. Sondern wenn da jemand ist, da ist jemand, der seine Hand gehoben hat, also steht ihr zusammen. Ihr macht jetzt noch nichts. Ihr müsst einfach nur aufeinander zugehen. Okay? Wer hat jetzt noch niemand bei sich stehen? Lass deine Hand sehen. Okay, ihr müsst euch bewegen. Hier sind andere, die ihre Hand gehoben haben. Geht einfach auf sie zu. Wir müssen euch ein bisschen im Raum bewegen. Geht einfach auf jemanden zu, der seine Hand gehoben hat. Bewegt euch einfach auf jemanden zu, der seine Hand gehoben hat. Okay, dann schauen wir, ob es aufgeht. Hier hinten, das sehe ich, da oben auf der Empore sehe ich zwei Hände. Ihr seid gar nicht weit voneinander entfernt. Geht einfach aufeinander zu. Da ist jemand hinter dir. Geh einfach auf jemanden zu. Okay? Geh einfach auf jemanden zu. Ist noch jemand, der ist... Ja, okay, ihr beide. Schau, hinter dir steht eine Frau, die ihre Hand gehoben hat. Geh auf sie zu. Oder da ist schon jemand. Okay, also, gut. Halleluja. Wer braucht noch jemanden? Da ist noch eine Person. Hier hinten ist auch noch eine Hand. Geht einfach auf jemanden zu, wo die Hand gehoben ist. Streckt eure Hand so weit aus, dass jeder sehen kann. Und dann geht auf die Person zu. Schau mal, da ist eine Hand. Geh auf die Hand zu. Da ist eine Hand noch. Ist da in dem Bereich noch eine zweite Hand? Okay, du hast jemanden? Super. Ist da oben noch jemand? Da ist noch eine Frau da oben, sehe ich, die ist noch alleine. Kann noch jemand zu dieser Frau gehen da bitte? Oben auf der Empore? Ist da noch jemand frei? Okay, dann müsstest du wahrscheinlich sogar... Ist jeder auf der Empore entweder beschäftigt oder du empfängst? Okay, dann müsstest du nach unten kommen, dann ist vielleicht hier noch jemand. Ist hier noch jemand, der noch eine Hand hat? Ja, hier ist noch eine Hand. Also komm einfach kurz runter von der Empore und komm kurz hier rein, wenn es geht. Ja, weil hier ist jemand, der seine Hand gehoben hat. Tut euch einfach zusammen. Ja, hier sehe ich zwei Hände. Bei wem bist du? Aber die neben dir hat auch ihre Hand vorher gehoben gehabt. Ja, also dann geht einfach zusammen. Wo ist das Problem? Macht's nicht so kompliziert. Lauft einfach im Raum rum, bis ihr eine Hand gefunden habt. Es sind immer noch ein paar Hände. Haltet eure Hand ausgestreckt und jemand läuft einfach, hier ist eine Hand, da drüben ist eine Hand. Hier ist eine Hand, da drüben ist eine Hand. Ihr müsst einfach da hinlaufen. Ich kann nichts machen, wenn ihr nicht hinlauft, dann passiert nichts. Okay, ich kann jetzt nicht die Leute hier rüber beamen, sondern ihr müsst da hinlaufen, wo die Hand ist. Okay, also kann ich natürlich vielleicht schon im Raum der Herrlichkeit, aber gut, okay. Ja, das muss jetzt nicht sein. Okay, sind wir soweit? Wer ist noch jemand? Da ist noch jemand? Ja, also der geht aufeinander zu, da sind zwei Hände. Wo ist noch eine Hand? Da hinten, also der geht auf die Person da hinten zu. Da ist eine Hand, da ist eine Hand, da ist eine Hand. Geht aufeinander zu. Ich kann nichts machen, wenn ihr nicht aufeinander zugeht, dann kann ich euch nicht weiterhelfen. Okay, alles klar, wir starten jetzt. Amen. Pass auf, wir machen Folgendes. Achtung, jetzt fragst du die Person, wo brauchst du ein kreatives Wunder? Erstens. Zweitens fragst du, gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, an dem dieses Problem in dein Leben hineingekommen ist? Gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, an dem das Problem in dein Leben hineingekommen ist? Okay, dann noch nichts tun, noch nichts tun. Okay, jetzt müsstest du ungefähr wissen, was das Problem ist. Du brauchst ja nicht die komplette Krankengeschichte, sondern einfach nur, okay, ich brauche ein kreatives Wunder in meinem Knie, meiner Schulter, meinem Rücken, meiner Hüfte, was auch immer, meinem Finger oder was auch immer es ist, oder meinem Herz, was auch immer es ist. Okay, halt nur nichts machen. Okay, keine langen Erklärungen, keine medizinischen Geschichten. Okay, noch nichts machen, noch keine Hand auflegen, sondern lass uns einfach einen Moment die Augen schließen. Lass uns einen Moment die Augen schließen. Hört auf zu reden. Hört auf zu reden, lass uns einen Moment die Augen schließen. Und lass uns bewusst machen, wir stehen im Raum der Herrlichkeit. Das heißt, wir stehen im Raum der grenzenlosen Möglichkeiten. Wir sind Söhne Gottes. Gott hat dir deinen Mund als Portal gegeben, um in der Herrlichkeit zu sprechen. Und wenn jetzt zum Beispiel die Person gesagt hat, mein Knie, ich habe vor 20 Jahren einen Skiunfall gehabt und seitdem macht mein Knie Probleme, dann sprichst du gleich, wenn ich sage, jetzt noch nicht, aber dann sprichst du und sagst, in dem Namen Jesus nehme ich dieses Knie jetzt zurück in der Zeit und ich lösche diesen Unfall, der vor 20 Jahren passiert ist, und ich setze den ursprünglichen Zustand frei. So wie es wäre, wenn es nie passiert wäre. Okay? So sprechen wir. Und dann kannst du kreativ weitersprechen. Das heißt, du kannst dann sagen, so, und ich befehle sämtliche Nerven, sämtliche Muskeln, sämtliche Knochen in die Ordnung Gottes zu kommen. Das heißt, wir kombinieren die Zeitrücknahme mit dem kreativen Sprechen im Raum der Herrlichkeit. Lass uns alle mal eine Runde in Sprachen sprechen. Lass uns erstmal eine Runde in Sprachen sprechen. Und dann fange ich an zu beten von vorne. Und ich sage euch, den Moment, wo ihr den Befehl gebt, wo du dann den Befehl gibst. Und es wird ein kurzer Befehl sein, nicht ein langer Befehl, genauso wie ich es gerade jetzt gesagt habe. Keine langen Gebete, keine Bittel- und Bettelgebete, sondern du sprichst hinein und es geschieht. Halleluja. Korabasia da da la la bashika da da da. Orabasando do shakara da da da da. Und Vater, wir danken dir, dass wir im Raum des Geistes, der Herrlichkeit sind, Herr. Wir danken dir, Herr, für den Raum der grenzenlosen Möglichkeiten, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns einen Mund gegeben hast als ein Portal, um zu sprechen, kreative Worte zu sprechen, im Raum des Geistes, in der Zeit, Zustände wiederherzustellen, wie sie wären, wie wenn Dinge nie passiert wären. Und Vater, in dem Namen Jesus, Herr, Gib mir jetzt den Befehl und jetzt kannst du beginnen und sag, in dem Namen Jesus nehme ich jetzt dieses Körperteil im Raum des Geistes zurück in der Zeit. Ich lösche diesen Unfall, ich lösche dieses Trauma, ich lösche diesen Schock, ich lösche auch dieses seelische Trauma dahinter in dem Namen Jesus an diesem Punkt vor 7, vor 20, vor 15 Jahren in dem Namen Jesus. Wir sagen, gelöscht, gelöscht auf dem Zeitstrahl des Lebens dieser Person, gelöscht jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Und Vater, wir setzen den Zustand frei, so wie dieses Gelenk oder so wie dieses Organ oder so wie dieses Körperteil wäre, wenn es nie passiert wäre. Wenn es nie passiert wäre. In Jesu Namen. Wir setzen den ursprünglichen Zustand frei. In Jesu Namen. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Und dann spricht das kreative Wort und sagt, ich spreche neue Muskeln, neue Sehnen. Ich spreche ein neues Organ. Ich spreche ein neues Auge. Neue Netzhaut, neue Makula. Neues Trommelfell. Neue Urteile in dem Namen Jesus. Ich spreche es jetzt rein durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Gib den Befehl. Gib den Befehl. Gib einfach den Befehl. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, kreative Wunder. Oh, Wunder der Wiederherstellung. Oh, Wunder im Raum der Zeit. Herr. Ungewöhnliche Wunderwerke. Knochen kommt an euren Platz. Sehnen kommt an euren Platz. Wirbel kommt an euren Platz. Hüftknochen kommt an euren Platz. Werdet regeneriert. Ohrsteigbügel kommt an euren Platz. Werdet regeneriert. In Jesu Namen Makula werdet regeneriert. Herzklappen werdet regeneriert. Oh, oh, danke Jesus. Auflösung für sämtliche Tumore. In Jesu Namen. Tumore löst euch auf. Gewächse löst euch auf. Geschwulste löst euch auf. Ganglione löst euch auf. Überbeine löst euch auf. Hallux löst euch auf. In Jesu Namen. Verkalkungen löst euch auf. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Okay. Okay, jetzt beginnt. Jetzt beginnt im Glauben. Haltet ihr Ausschau nach eurem Wunder. Das heißt mit anderen Worten, wenn es irgend möglich ist, etwas zu tun, was du vorher nicht tun konntest, wo du sofort es sehen kannst, was passiert ist. Nicht alle Sachen kann man sofort testen, ist mir klar. Manche Sachen muss der Arzt checken oder was auch immer, oder du musst es im Laufe der Zeit sehen. Aber manche Sachen kannst du sofort feststellen. Schmerzen, die weg sind. Bewegungseinschränkung, die weg ist. Der Knoten, der weg ist. Der Geschwulst, der einfach nicht mehr zu tasten ist. Das Metall, das du nicht mehr fühlen kannst. Die Bewegung, die du wieder machen kannst. In Jesu Namen, tu etwas. Auch hier auf der Empore, überall. Jetzt ist der Moment, wo wir im Glauben es aktivieren, wo du etwas tust, was du vorher nicht tun konntest. Jetzt musst du handeln. Jetzt musst du handeln. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Und wenn es schon etwas besser ist, noch nicht ganz, dann sprich nochmal rein. Halleluja. Und wenn ihr zu zweit seid und die andere Person braucht auch ein kreatives Wunder, dann sprich auch da rein. Oh, Vater, wir danken dir, Herr, dass wir in dieser göttlichen Zeitmaschine gerade jetzt sind, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, dass Dinge wieder hervorkommen, Herr. Herr, so wie sie vor 20 Jahren waren, vor 50 Jahren waren, vor 10 Jahren waren, vor 2 Jahren waren, Herr. Herr, danke, dass ursprüngliche Zustände wiederhergestellt werden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das Wirbelsäule sich strecken jetzt, Herr. In Jesu Namen, Herr. Oh, dass Knie wieder frei beweglich werden, Herr. Oh, danke, Vater. Danke, Vater, dass Juckreiz verschwindet, gerade jetzt, Herr. Danke, Vater, dass Neurodermitis sich auflöst. Danke, Herr, dass diese 5 oder 6 oder 7 Knoten in dem Brustbereich sich auflösen, in dem Namen Jesus. Gerade jetzt. Gerade jetzt. Gib den Befehl. Gib den Befehl. Gib den Befehl. Gib den Befehl. Gib den Befehl. Gib den Befehl. Halleluja. Gib den Befehl. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gib den Befehl. Oh, gib den Befehl. Halleluja. Preist den Herrn. Lass uns Jesus Ehre geben für alles, was er tut. Jetzt tu etwas. Check es. Was du vorher nicht tun konntest. Beweg etwas. Ja, wenn du aufs Klo gehen muss, um zu schauen, sind die Knoten weg oder was auch immer, dann tu es. Jetzt check es. Jetzt musst du es tun. Jetzt springst du rein im Glauben. Jetzt handelst du im Glauben. Jetzt tust du etwas im Glauben. Okay? Jetzt tust du es. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Ja, bewegt euch. Jetzt müsst ihr euch bewegen. Jetzt müsst ihr etwas tun, auch auf der Empore. Halleluja. Wenn es bei den Ohren ist, dann checkt einfach, so wie ihr es gesehen habt bei mir. Schnippt an den Ohren. Wenn es mit den Augen ist, nehmt die Brille ab oder schaut auf die Ferne oder schaut auf die Nähe. Schleier weg, Punkte weg, was auch immer. Grauer Star, Makula, was auch immer es ist. In Jesu Namen. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ihr seid noch am Checken. Pass auf, wir wollen Jesus beginnen, die Ehre zu geben für alles, was er getan hat. Halleluja. Wer hat festgestellt und kann jetzt feststellen, während du es checkst, wer stellt fest, dass die Schmerzen oder die Bewegungseinschränkungen entweder ganz weg sind oder zumindest deutlich zurückgegangen sind, die Probleme, die vorher da waren. Ich schaue mal hier von der Seite aus. 1, 2, 3, 4, 5, hier in der Mitte 6, 7, 8, da 9, wo noch? Meldet euch mal hier in der Mitte. 10, okay, 11, 12, 13, 14, wo noch? Meldet da hinten 15, auf da 16, Halleluja, danke, Jesus, auf der Empore. Wo hat sich, wenn sich bei dir was deutlich verändert hat, dann wink einfach mit der Hand, sodass ich sehen kann, auch da oben. Wink einfach mal mit der Hand auf der, da 17, glaube ich, sind wir, oder 18, ich weiß nicht mehr genau. Wo noch? Halleluja, da drüben, ja, da auch, 19, danke, Jesus. Danke, Jesus. Wo noch? Halleluja. Okay. Da auch. Danke, Jesus. 20. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus die Ehre. Da auch noch jemand. Da auch noch jemand. Es ist immer noch am Passieren. Es ist immer noch am Passieren. Jetzt pass auf. Pass auf. Wir sind im Raum des Geistes. Die Dinge passieren immer noch. Du darfst gerne noch weiter checken. Weißt du, manchmal musst du einfach kühn sein und Ausschau halten. Vielleicht ist nicht im ersten Moment, denkst du, oh, ist wirklich was besser? Dann check's nochmal. Tu es nochmal. Und während du es checkst, dürfen diejenigen, die festgestellt haben, hey, meine Schmerzen, meine Bewegungseinschränkungen, meine Probleme, meine Einschränkungen beim Sehen, beim Hören oder was auch immer, sind weg. Du darfst ganz schnell nach vorne kommen und einfach erzählen, was passiert ist. Weil in dem Moment, wo wir Jesus die Ehre geben, das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung, passieren wieder weitere Wunder auch hier im Raum. Auch wenn du auf der Empore, wenn du festgestellt hast, hey, das ist weg. Da ist was neu kreiert worden. Aber da ist ein Wunder passiert. Komm ganz schnell nach unten. Komm einfach von der Empore kurz nach unten und gib hier Zeugnis. Stell dich einfach kurz hier an der Bühne auf und gebt einfach Zeugnis, was passiert ist. Macht einfach hier eine Schlange und gebt einfach ein Zeugnis, was passiert ist, weil wir wollen Jesus die Ehre geben. Und in dem Moment, wo wir Jesus die Ehre geben, passieren wieder weitere Dinge, weil das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Halleluja, Halleluja. Also auch wenn du auf der Empore bist und bei dir ist was passiert, komm schnell nach unten und gib dein Zeugnis. Auch wenn du von weiter hinten bist, komm schnell nach vorne. Einige checken es noch. Also wenn du feststellst, bei dir ist etwas verändert, dann komm einfach nach vorne und gib einfach dein Zeugnis. Okay, wir fangen einfach hier an. Kommt einfach hier in die Mitte. Halleluja. Braucht das Mikrofon? Halleluja. Danke, Jesus, ich brauche das Mikrofon. Jetzt. Okay, erzähl, was ist bei dir passiert? Ich habe starke Ohren. Ich brauche das Mikrofon. Was ist passiert? Ich hatte starke Ohrenschmerzen gehabt. Starke Ohrenschmerzen? Ja. Wie lange? Die kamen und gingen und ich konnte auch nicht hören, wie du jetzt, vorhin... Und jetzt, als du herkamst, waren schwere ja. Schmerzen? Ja, wie und stark war der Schmerzen von 1 bis 10, wenn 10 das stärkste ist? Vielleicht 9. 9, also sehr starke Schmerzen auf beiden Ohren. Nein, auf einem Ohr. Auf einem Ohr. Ja. Okay, auf dem rechten Ohr. Okay, und was ist jetzt passiert? Ich hatte vorher schon immer so Rauschen gehabt und jetzt habe ich eine Befreiung bekommen, also von Trauma auch. Ja. Ja. Wurde gebetet und jetzt habe ich keinen Schmerz, was ist weg. Jetzt hast du keinen Schmerz, man ist weg, komplett. Halleluja. Ja, komplett. Nada, null. Ja. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Nächste, was ist bei dir passiert? Einen Skiunfall. Skiunfall. Wann hattest du den? 2020. 2020, okay, vor 4 Jahren. Genau. Okay, was ist da passiert? Kreuzbandriss und anschließend 2 Knorpeltransplantationen. Knorpeltransplantationen ins Knie oder wie? Ja. Okay. Und durch die Operation war es dann gut oder nicht gut? Nein. War nicht gut? Nein. Hattest du Schmerzen? Ja. Und Bewegungseinschränkungen? Nicht mehr so stark. Allerdings konnte ich nicht mehr in die Hocke gehen, alleine, ohne dass ich nicht mehr in die Hocke gehen. Die Hände benutze, wieder aufzustehen. Zeig mal. Wow, Das konntest du nicht mehr tun, seit 4 Jahren. Ja. Halleluja. Und du hast jetzt keine Schmerzen mehr. Doch, ich habe noch einen Druck. Einen Druck. Aber kein Schmerz. Kein Schmerz. Und diese Bewegungseinschränkung ist komplett weg, die du vorher hattest. Ja. Amen. Dann glaube ich auch, dass vor uns dieser Druck, das war hier in dem Knie. Ja. Dass dieser Druck auch noch vor uns geht jetzt. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Im Raum der Herrlichkeit kommt dieses Knie 100% in die göttliche Ordnung. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Beweg mal das Knie. Aber nur das Knie. Wie fühlt es sich jetzt an? Es ist ein bisschen besser. Ja. Ein bisschen. Ja. Amen. Beweg es einfach weiter. Während du gehst, wirst du merken, es ist weg, weil die Bewegungseinschränkung ist gegangen. Jemand hat dich zurückgenommen in der Zeit. Unfall gelöscht. Ja. Amen. Wunderbar. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Amen. Jesus. Danke, Jesus. Gib mir Jesus die Ehre. Was ist bei dir passiert? Ich habe starke Verspannungen im Schulterbereich und eigentlich überall gehabt und in den Wie Schultern. Weiß ich nicht, schon lange. Schon lange. Und jetzt ist es im Schulterbereich, da, wenn ich so gemacht habe, hat es wehgetan. Das tut jetzt nicht mehr weh. Tut nicht mehr weh. Nee, Halleluja. Mehr weh. Danke, ja. Jesus. Amen. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Vor 2 Jahren der Schulter hat es wehgetan. Die Schulter? Ja. Vor 2 Jahren? Ja. Ist da was gerissen, oder? Nein, nichts gerissen, bloß habe ich die schwere Sache geliebt. Okay, wie Entzündung? Wie Entzündung. Hattest du 2 Jahre lang? Ja, 2 Jahre. Ja. Und konntest du es heben, oder? Vorher kann ich nicht heben. Konntest du nicht heben? Schwere Sache. Aber, okay, also schwere jetzt, Sachen konntest du nicht heben. Jetzt und jetzt? Jesus. Halleluja, das danke Jesus, Amen. Halleluja, danke Jesus, Amen. Preist den Herrn, herzlichen Glückwunsch. Halleluja, was ist bei dir passiert? Also ich habe so zusammengedrückte Bandscheiben. Im Halswirbel? Im Halswirbelbereich. Zusammengedrückte Bandscheiben im Halswirbelbereich, genau. Okay. Wie äußert sich das? In der Nacht schlaft die Hände, stechender Schmerz. Also stechender Schmerz und einschlafende Hände. Nicht, also kann man nicht so gut schlafen. Also wenn man, okay, wenn man schwer gearbeitet hat. Und jetzt, als du hierher kamst, wie war da der Schmerz? Es war Druck drauf und es ist immer in der Nacht, dass man nicht schlafen kann. Und es ist immer halt, okay, man spürt halt immer. Woher weißt du, dass Gott dich geheilt hat? Es ist eine Erleichterung da. Der Druck ist weg. Genau, und die Haltung hat sich, also ich habe Erleichterung. Die Haltung hat sich geändert. Mhm. Halleluja, Amen. Danke, Amen. Jesus. Dann glaub mir, Jesus, für ein kreatives Wunder in deiner Wirbelsäule. Amen. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich hatte vor 5 Monaten circa eine Vorstufe von Bandscheiben, also 4 Lendenwirbel waren die Vorstufe. Also einen, von Bandscheibenvorwölbung? Ja, genau. Man sagt eine Vorwölbung, genau. Ja. Und hatte seitdem immer Schmerzen. Immer? Beim Stehen und beim, wenn ich länger gestanden bin, habe ich immer einen Druck verspürt. Okay, und wie stark war der Schmerz? Von der Skala 1 bis 10? 4 bis 5. Also mittlerer Schmerz? Ja. Okay, und jetzt? Ist 0. Komplett weg. Komplett weg. Halleluja, danke Jesus. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, was ist bei dir passiert? Ich hatte vor 3 Jahren einen Skiunfall. Auch einen Skiunfall? Ja, genau. Ah, wir haben schon der 2. Skiunfall. Halleluja. Juhu. Genau, also nicht für den Unfall, aber... genau. Okay. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere es mal mir selber. Und dann habe ich gemerkt, wie es einfach sich alles so richtet. Ah, du hast dir selber gedient? Ja, na, eigentlich war eine andere bei mir. Und dann habe ich sie aber zu einer anderen weitergeschoben. Und dann habe ich gedacht, ach so, weil da jemand anders. Ja, ja, genau. Okay. Und jetzt habe ich gedacht, ich probiere es einfach selber. Hast du es selber gemacht? Ja, ging. Und was ist dann... Ging? Was ist dann passiert? Na, ich habe gemerkt, wie sich... Also was genau... Ich weiß es nicht. Hat sich einfach was bewegt da drinnen. Hat sich bewegt. Und du hattest vorher Schmerzen? Ja. Wie stark? 1 bis 10, 10 ist der stärkste? 5, so mittlerer also Schmerz. Das war hattest okay, auch, also, aber trotzdem aber so mittlerer nervig. Schmerz. Und hattest du Bewegungseinschränkungen auch? Es war jetzt ein bisschen steif. Steif, okay, beweg mal das Bein. Okay, jetzt ist nicht mehr steif. Amen, gut. Nicht mehr steif, keinerlei Schmerz. Alles super. Halleluja, danke Jesus, Amen. Danke Jesus, Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich hatte eine beginnende Arthrose in der Schulter. Ja. Und hatte immer Schmerzen, wenn ich die Schulter nach hinten bewegt habe. Ja. Ja. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt ohne ist weg. Schmerzen, alles weg. Alles weg, Halleluja. Keine Arthrose mehr, das ist auch ein kreatives Wunder, wenn die Arthrose rausgeht. Noch was? Nein, danke. Halleluja, danke Jesus, Amen. Was ist bei dir passiert? Ja, ich hatte im Lendenbereich also schon richtig Schmerzen gehabt. Lendenbereich, ja? Ja. Bandscheibenvorfall oder sowas? Nee, noch nie. Okay. Ja, Fakt ist, dass jetzt nach dem Gebet alles weg ist. Alles weg? Ja, alles weg. Halleluja, danke Jesus. Amen, alles weg. Alles weg. Super. Okay, was ist bei dir passiert? Ich habe Arthrose schon lange. Aha. Und wo? Gehabt im Knie, im rechten Knie. Im rechten Knie? Ja, genau. Und jetzt fühle ich mich viel besser. Es geht sehr gut mit Bewegung. Du kannst dich jetzt wieder mehr bewegen. Also, was konntest du denn vorher nicht tun? So, oh wow, das ist aber gut. Das konnte ich nicht tun. Das konntest du nicht tun? Nein. Wie lange konntest du das nicht tun? Oh, mehr als 20 Jahre. Mehr als 20 Jahre? Ja, wow, genau. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Und jetzt geht's und noch keine Schmerzen. Noch ein bisschen, aber nicht Jesus. Amen. Halleluja. Danke, Vater, für dein komplettes Wunder, Herr, in diesem Körper. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Kind habe ich gestottert. Aha. Und hatte immer Schwierigkeiten mit meiner Stimme. Aha. Und jetzt ist es klar und deutlich. Wow. Warst du vorher vorne mit den Stimmbändern? Ja. Ah, du warst vorher vorne mit... Ich hatte auch Probleme mit Stimmbändern. Mit den Stimmbändern. Genau. Und das heißt, du konntest nicht klar... Manchmal habe ich gestottert. Gestottert. Oder ich habe dann Worte nicht klar rausbekommen. Oder immer wieder... Okay, war was mit den Stimmbändern. Genau. Und jetzt kannst du völlig klar sprechen. Absolut. Wie lange hattest du das? Seit ich Kind war. Seitdem du Kind warst? Ja. Wow, habt ihr das gehört? Das ist also schon ein bisschen mehr als 10 Jahre her wahrscheinlich. Ja, mindestens 12. Halleluja, Amen. Und jetzt, was hast du gemerkt, als du berührt worden bist? Hast du einfach gemerkt, dass da was aufging? Es oder was wurde leichter und ich konnte dann auch singen. Starke Stimme. Du konntest vorher gar nicht singen. Ich konnte schon singen, aber nicht mehr mit dieser Power Tönen. Und nicht in der Höhe. Genau. Halleluja. Amen. Stimmbänder wiederhergestellt. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Halleluja. So, und was ist bei dir passiert? Also, der Heilige Geist hat mich an was erinnert, wo ich ein Trauma erlebt habe. Ja. Als ich ein kleines Kind war, wurde ich öfters als Strafe in eine Besenkammer gesteckt, wo es total dunkel war. Oh. Ja, und er hat mir das gezeigt und die Schwester hat für mich gebeten. Ich habe so viel Freude auf einmal bekommen. Ich habe gemerkt, dass was los. Und das Zweite war, ich war beim Zahnarzt und aufgrund meiner jahrzehntelangen Drogensucht haben die festgestellt, dass meine Knochen und meine Zahnfleisch zurückgegangen ist. Wow, ja, die Knochen sogar zurück? Ja, die Knochen sogar zurück. Okay. Und ich kann das jetzt zwar nicht bestätigen, aber ich habe schon gespürt, dass etwas passiert ist. Dass da was passiert ist im Kiefer. Aber ich hoffe, da ist noch mehr. Der Papa tut schon noch mehr. Amen, Amen. Halleluja. Danke, Vater. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Jesus. Halleluja. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Pass auf, ich möchte dir was sagen. Nicht bei jedem passieren Dinge sofort und in einer Sekunde. Manche Sachen sind graduell. Manchmal wird was ein bisschen besser. Manchmal spürst du im ersten Moment gar nichts. Sie haben schon Zeugnisse bekommen, wo Leute gar nicht gemerkt haben, dass sie ein Wunder bekommen haben. Und 3 Tage später sagen sie, oh, plötzlich mein Fernseher ist plötzlich so laut. Ich muss ihn plötzlich nach unten drehen. Ja, und dann haben sie festgestellt, dass sie nicht mehr schwerhörig sind. Ja? Also manche Dinge manifestieren sich im Lauf der Zeit. Aber wir haben ja vorher gelernt, im Raum der Herrlichkeit gibt es einen Raum der Beschleunigung. Amen. Wir können die Zukunft ins Jetzt holen. Also für alle diejenigen, die noch nicht die vollständige Wiederherstellung jetzt bei dem Gebet oder bei dem, was wir jetzt gemacht haben, gemerkt haben. Lass uns einfach nochmal reingreifen in den Raum der Herrlichkeit, okay? Lass uns nochmal reingreifen. Und Vater, ich danke dir, Herr, dass du Heilungsprozesse beschleunigst hier in diesem Raum, Herr. Ich danke dir, Vater, dass du Dinge, die in der Zukunft liegen, auch von den Ärzten her, wo sie vielleicht gesagt haben, ja, das dauert ein Jahr oder das dauert 2 Monate oder was auch immer. Wir sagen, wir holen diese Dinge jetzt aus der Zukunft ins Jetzt, Herr. Oh, wir setzen Beschleunigung frei. Beschleunigte Heilung. Beschleunigte Wiederherstellung. Oh, Beschleunigung in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, für Beschleunigung, Beschleunigung, Beschleunigung, Beschleunigung, Beschleunigung. Halleluja. Oh, Jesus. Halleluja. Bei all den Dingen, die man nicht sofort testen konnte, das sind ja viele Sachen, auch Diagnosen und so weiter, Schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de, was sich bei dir verändert hat. Schreib uns einfach eine E-Mail, was passiert ist. Und teile es uns mit, auch Dinge, die sich im Nachhinein manifestieren oder die sich schrittweise manifestieren. Schreib uns eine E-Mail, egal ob du auch über Livestream zuschaust oder ob du hier live vor Ort bist. Schreib uns eine E-Mail, was passiert ist. Ja, auch ihr über Livestream, ihr habt genauso mitempfangen, also auch da werden einige Sachen passiert sein. Ihr könnt uns auch jetzt schon schreiben, dann kann ich es heute Abend schon vorlesen. wunder@glorylife.de kannst du jetzt eine E-Mail hinschreiben. Halleluja, Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist im Raum der Herrlichkeit. Und damit im Raum der grenzenlosen Möglichkeiten. Du sprichst aus der Herrlichkeit und Dinge geschehen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Und jetzt zum Schluss möchte ich dich ermutigen, ein spezielles Saatkorn zu säen. Und zwar ein Wundersaatkorn. Ich sage immer, das Saatkorn muss immer dem Boden entsprechen. Ein Wundersaatkorn in einen Wunderboden. Was ist ein Wundersaatkorn in einen Wunderboden? Schau, die Sache ist ganz einfach. Du tust etwas, was dir möglich ist. Ja, Gott verlangt von dir nichts, was dir nicht möglich ist. Aber du tust etwas, was dir möglich ist. Und Gott tut das, was dir nicht möglich ist. Amen. Du säst ein Saatkorn aus dem Bereich des Möglichen. Und Gott gibt dir eine Ernte aus dem Bereich der grenzenlosen Möglichkeiten. Aus dem Bereich des Unmöglichen. Amen. Beispiel in der Bibel findest du 1. Könige 17, wie Elia zu der Witwe von Zarpat kam. Ja, diese Witwe, die stand vor einer Hungersnot. Sie hatte noch ein klein bisschen Mehl, noch ein klein bisschen Öl. Und sie war im Begriff, mit ihrem Sohn zu verhungern. Und Elia bittet sie um einen Kuchen, den sie ihm backen soll. Und sie sagt, ich habe gerade noch genug für uns beide. Und dann wollen wir sterben. Und Elia sagt zu ihr, mach mir zuerst einen Kuchen. Mit anderen Worten, er sagt, stell das Reich Gottes an erste Stelle. Tu das, was dir jetzt möglich ist. Vielleicht sagt Gott zu dir heute, gib alles, was du in deinem Geldbeutel hast oder was auch immer. Vielleicht sagt er dir auch was anderes, verstehst du? Er sagt dir aber auf jeden Fall, was möglich ist. Er sagt dir nicht, gib das, was du gar nicht hast. Okay? Sondern etwas Mögliches. Er sagt zu ihr, hey, zuerst gib dem Mann Gottes in dem Fall, war Elia, also zuerst in das Reich Gottes und dann sagt er, und das Mehl im Krug wird nicht ausgehen oder das Mehl im Topf wird nicht ausgehen und das Öl im Krug wird nicht versiegen, solange es diese Hungersnot gibt. Was war die Konsequenz? Die Witwe hat etwas Mögliches getan, etwas, was ihr möglich war, hat es gesät in den Boden der Wunder. Elia war in dem Fall der Träger der Wunder. Das war im alten Bund, jetzt sind wir alle Träger der Wunder. Damals war Elia allein der Träger der Wunder und sie hat gesät in diesen Boden der Wunder. Und was hat Gott getan? Gott hat das Unmögliche getan. Gott hat vermehrt, Gott hat gesegnet, Gott hat ihr alles gegeben, was sie gebraucht hat. Sie hat überlebt in der Hungersnot, viele um sie herum sind gestorben. Sie hat überlebt, weil sie das Reich Gottes an erste Stelle gesetzt hat und weil sie dieses Wundersaatkorn in einen Wunderboden gesät hat. Ich möchte dich einfach ermutigen, heute Nachmittag durch den Heiligen Geist zu fragen, Herr, welches Wundersaatkorn darf ich heute Nachmittag säen in diesen Wunderboden? Und ich glaube dem Herrn wirklich, ich habe echt großen Glauben in so einem Boden für, weißt du, wir sagen immer 30, 60, 100-fach, aber weißt du, das ist auch kein Limit. Amen. In der Bibel gibt es eine Stelle, 5. Mose 1, Vers 11, da heißt es, der Herr wird euch 1000-fach mehr. Das heißt, also ich habe Glauben für, auch im finanziellen Bereich, da sind einige hier, die brauchen echt finanzielle Wunder. Ich habe so gesehen, dass jemand hier ist und du brauchst wirklich ein Wunder der Schuldenstreichung in deinem Leben. Und da geht es um die 30.000 Euro, das ist schon einiges. Ja? Und ich sage jetzt nicht, dass du einfach, du hast 30.000 Euro Schulden und du zahlst brav deine Rate ab und es funktioniert alles. Sondern wirklich, da ist ein Problem, vielleicht bist du nicht mal schuld, dass du die Schulden hattest oder hast. Ja, wer kann damit was anfangen? Okay, einige. Halleluja. Weißt du, ich glaube an übernatürliche Schuldenstreichung. Ich glaube, was Jesaja 60, 5 bis 7 sagt, dass der Reichtum der Nationen dorthin kommt, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Amen. Ich glaube, dass bevor Jesus wiederkommt, werden wir als Leib Christi noch erleben, einen übernatürlichen Reichtumstransfer von der Welt in die Gemeinde. So wie es das Volk Gottes nach dem Fleisch, also das Volk Israel im alten Bund erlebt hat, bevor sie aus Ägypten ausgezogen sind. Das heißt, sie haben die ganzen Ägypter ausgeplündert, aber nicht mit Gewalt, sondern sie haben einfach zu den Ägyptern gesagt, gebt uns euer Silber und euer Gold und alles so, was ihr so habt. Und die Ägypter haben es gemacht, ja, wie man das halt so macht. Ne? Man gibt einfach denen, die jetzt ausziehen, gibt man einfach so sein Silber und sein Gold. Ja? Und dann hatte das Volk Israel das, was vorher die Ägypter hatten. Das ist der Hammer. Amen. Warum soll das ganze Geld der Welt gebunkert sein bei irgendwelchen ungläubigen Leuten in der Welt, die irgendwas damit machen? Ja? Wie wär's, wenn wir den Strom freisetzen Richtung Herrlichkeit? Amen. Du bist ein Träger der Herrlichkeit. Weißt du, und dafür ist es wichtig, dass wir an diesen Raum der grenzenlosen Möglichkeiten glauben. Gott hat mir mal gesagt, das war, als wir hier dieses Gebäude gebaut haben, so gegen Ende war es, glaube ich, da hat er zu mir gesagt, weißt du, die Sache ist ganz einfach. Wofür immer ich dir einen Auftrag gebe, dafür gibt es bei mir grenzenlose Ressourcen. Grenzenlose Ressourcen. Verstehst du? Das heißt, Gott hat mehr als genug für dich. Amen. Er gibt dir in allem, alle Zeit, alle Genüge, dass du überreich bist zu jedem guten Werk. Amen. Also, ich möchte dich einfach ermutigen, wirklich in aller Freiheit, frag den Heiligen Geist, Heiliger Geist, zeig mir den Betrag, den ich als ein Wundersaatkorn jetzt säen darf in diesen Wunderboden. Vielleicht so wie die Witwe damals bei Elia oder wie auch immer. Aber ich bin ein Träger der Herrlichkeit Gottes und ich sähe als ein Träger der Herrlichkeit Gottes in diesem Boden der Herrlichkeit dieses Wundersaatkorn und ich glaube dir für eine Wunderernte. Amen. Und dann kannst du, wenn du hier vor Ort bist, kannst du den Bar geben oder du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die ja unter deinem Stuhl ist. Dann kannst du es in den nächsten Tagen überweisen. Wenn du den Betrag nicht dabei hast, den er dir zeigt, dann bist du auch da grenzenlos in deinen Möglichkeiten. Halleluja. Du kannst, wenn du über Livestream zuschaust, dann kannst du per Überweisung geben oder du kannst per PayPal geben oder du kannst per Kreditkarte geben auf unserer Homepage. Nutze einfach diese Möglichkeiten. Tu etwas Mögliches und glaube Gott für das Unmögliche. Also das ist das Gesetz von göttlicher Saat und Ernte. Weißt du, das Gesetz von göttlicher Saat und Ernte ist nicht, okay, ich gebe 100 Euro und dann kriege ich, was weiß ich, 100 raus oder 1000 raus oder was auch immer. Sondern das göttliche Gesetz von Saat und Ernte ist ganz einfach. Ich tue etwas Mögliches. Und Gott tut etwas Unmögliches. Wie auch immer das aussieht. Wenn du ein neues Auto brauchst, Schuldenstreichung, was auch immer, egal. Er tut das, was du brauchst. Er tut das Unmögliche. Amen. Okay, lass uns die Eimer durchgeben. Und jeder, der hier vor Ort ist, kann in den Eimer geben. Ihr, die über Livestream zuschaut, nutzt dann für die Möglichkeiten, die jetzt eingeblendet werden. Und sät euer Wundersaatkorn in diesen Wunderboden. Halleluja. Und zum Schluss wollen wir die Sammlung segnen und wirklich die Wunder Gottes auch freisetzen. Auch die für einige hier, die Schuldenstreichung haben. Halleluja. Brauchen, meine ich. Preis den Herrn.